So, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Fehlfarben Kultur Podcasts. Jingle bitte. Wir beschäftigen uns heute mit einer Künstlerin und einem Künstler, nämlich Florine Stettheimer oder auch Florian Stettheimer und Hans Opderbeek. Vielleicht ganz kurz zur Florine Stettheimer. Sie ist Malerin, Gestalterin, Lyrikerin, also gewissermaßen ein Multitalent und lebte von dem Jahr 1871 bis 1944. Hans Opderbeek, Jahrgang 69. Mit diesen beiden wollen wir uns heute beschäftigen. Doch nun kurz zu uns. Mein Name ist Florian, auf Twitter @munifornication. Links von meiner Seite ist der Felix, auf Twitter @semikufor. Dann ist links von mir, ausnahmsweise mal links von dir, genau, Anke auf Twitter unter Anke Gröner. Und links. Immer nur links. Der Kai bei Twitter unter @probeck erreichbar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in medias res. Ja, also... Heute beginnen wir mal ausnahmsweise mit den Weinen. Dann du hast, glaube ich, noch nicht gesagt, was wir heute für Weine trinken. Ach genau, ja. Also... es geht schon los. Ja. Also das Weinmotto für heute war Weine für 6,66 Euro oder drunter. Und da sind wir mal gespannt. Ja. Wir beginnen mit Wein 1. Was auch immer es sein mag. Ja, was auch immer es sein mag. Ja. Wir haben originellerweise, das könnt ihr jetzt nicht sehen, genau, alle 4 Rotweine gewählt. Ja. Witzigerweise dachte ich, ich hätte die Vorgabe, wäre Rotweine, aber... Nee. Okay. Ja. Deine eigene Vorgabe nicht genau gelesen. Ja. Na ja, gut, also so 666 Blood Evil, also ich meine, das muss ja Rotwein sein. Ja, absolut. Ja. Mhm. War das denn beabsichtigt mit der 666, mit dieser Teufel? Ja, natürlich. Also, ich wollte es ja nur noch mal nachfragen. Ja, eben. Also. Ich finde ihn gut. Okay, Thema durch. Genau. Können wir jetzt über die Kunst reden? Ja, ich finde, er ist relativ schwer, also nicht so bombastschwer, aber okay schwer. Zieht irgendwie schöne Tränen im Glas. Sehr viel Kirsche, nicht viel Tannin. Also könnte ein bisschen mehr vertragen, aber... Wie viel Prozent? Für Essen, finde ich gut. Ja, das also nicht grandios, aber gut. Ja. Ich finde, da muss noch ein bisschen... Also ich bin jetzt nett so davon überzeugt. Da muss noch ein bisschen wachsen. Ja. Wie? Räs. Was? Räs. Bayerisch, für oder? Für die Norddeutschen unter uns? Ja, also Räs ist so unangenehm. Oh. Grob und ganz. Also echt? Ich finde das okay. Im Abgang, also ich meine, direkt im ersten für am Gaumen, da gebe ich dir recht, also irgendwie so Kirschnote oder so, eigentlich ganz angenehm, aber jetzt so das, was bei mir gerade so im Abgang im Mund verbleibt, ist irgendwie noch ein bisschen, ja, leicht scharf. Ja, bissig, ja, ja, das würde ich bissig, auch, ja. Also das finde ich jetzt nicht so angenehm. Also ich habe es da gern geschmeidiger, okay, gebe ich ehrlich zu. Ich finde den ganz, das fand ich jetzt gerade spannend, dass da so ein bisschen Pfeffer im Mund bleibt. Ja. Gut. Okay, mein Pfeffer im Mund, Pfeffer unter den Hintern. Wow, die Königin der Überleitung. Smooth. Ja. die erste Ausstellung. Würde ich vorschlagen, beginnen wir mit Florine Stettheimer. Vorschlag angenommen. Wer möchte was zu Florine? Okay, fein, ich opfere mich. Dann können wir vielleicht so ein paar Rahmendaten geben. Wo ist die Ausstellung? Genau, also Florine Stettheimer läuft gerade im Limbachhaus und zwar noch bis Januar. Jetzt, also noch sehr viel Zeit. 4. Januar 2015. Sehr schön. Achso, läuft im Kunstbau des Limbachhauses, also nicht im großen, schicken, goldenen Klotz, sondern da in dieser U-Bahn-Station über dem Königsplatz, die ich persönlich sehr gern mag. Die auch sehr schick ist. Das absolut, ist genau. Ich habe die Ausstellung vorgeschlagen. Dann sage ich vielleicht auch was dazu. Ja, genau, Kai guckt gerade komisch. Wir hatten vorher darüber diskutiert, sagen, wenn wir es vorgeschlagen haben und warum, keine Ahnung. Whatever. Also und alle waren sich einig, dass wir es nicht thematisieren. Ja. Und du auch? Nein, aber wenn jetzt keiner sagen will, dann ist doch wurscht. Jetzt machen wir es. Anke, halt. Erzähl uns bitte was über die Ausstellung. Wollte ich gerade sagen. Also, Jesus. Ich brauche mir Wein. Ich trinke schon mal. Ich fand die Ausstellung... Sollen wir den zweiten Wein gleich probieren? Können wir das schneiden? Okay. Hier wird nicht geschnitten. Ich fand die Ausstellung ganz, ganz zauberhaft. Ich fand sie wunderschön. Ich war verzaubert, ganz simpel. Also ich mochte einfach die Art, wie sie malt, also es sind sehr viele Gemälde, es sind sehr viele Porträts, Gesellschaftsporträts, Einzelporträts, hauptsächlich von sich, ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Bekannten, also hauptsächlich die New Yorker Society in den 20ern. Sie hat sehr oft eben sich selbst und ihre zwei Schwestern gemalt. Ich glaube, Hattie und Ellie, oder wie hießen sie doch gleich? Ja, Hattie. Oder Carrie und Hattie. Und ihre Mutter. Das alles sehr hell, sehr pastellig, wie gesagt, verzaubert. Also ich musste die ganze Zeit an den Great Gatsby denken, an irgendwie Champagner und Diamanten, um es mal so ganz simpel runterzubrechen. Ich mochte an der Ausstellung, dass es eine Frau ist, die malt. Ich mochte diesen weiblichen Blick auf Dinge, weil ich hatte schon das Gefühl, dass es ein anderer Blick ist als der, den ich kenne. Gerade wenn man im Vergleich die deutsche Malerei aus den 20ern im Kopf hat, eben die neue Sachlichkeit. Das ist eine völlig andere Farbgebung, völlig andere Motivik natürlich. Das hier ist jetzt das leichte Luxusleben einer Oberschicht. Auf jeden Fall, das sind die oberen 10.000, High Society illustriert. Das ist natürlich was anderes als Weimarer Republik und Wirtschaftskrise. Aber ich mochte, wie gesagt, diesen weiblichen Blick. Ich mochte, dass sie sehr oft Frauen im Bild hatte. Ihr könnt auch gerne irgendwann mal einhaken. Ja, also ich gebe jetzt also auch mal meinen Punkt dazu. Ich fand die Ausstellung, also ich fand ihre Kunst gefällig, aber so richtig gefallen hat es mir eigentlich persönlich nicht. Liegt daran, dass ich mit Pastellfarben wenig anfangen kann. Also ich, wenn eine Kunst was sehr gewählt ist, ist mir so ein bisschen als unverbindlich, also von der, auch der Farbaussage her. Ich fand, dass einfach ihre Biografie finde ich eigentlich sehr spannend, weil sie für sich, also sie hat, glaube ich, nur einmal in der Galerie ausgestellt, ihre Werke, und eigentlich hat sie wirklich nur privat gemalt und privat ausgestellt, für sich selber, für ihre Kreise, über ihre Kreise, in ihrem, also sie ist eine Tochter aus einem reichen Hause, aus einem privilegierten Hause, in die New Yorker Society reingeboren und hat dort auch sich einen Künstlerkreis geschaffen, in dem sie sich bewegt, und das dreht sich in ihre ganze Kunst. Und ich meine, das merkt man ja an, also sie bewegt sich wirklich in ihrem, sie malt für ihre Kreise, über ihre Kreise, aber mir hat dann irgendwo, für mich, also persönlich, was ich gerne einfach auch in der Kunst habe, mir hat dann irgendwo ein Blick oder eine Haltung zu irgendwas gefehlt. Also es war oft dokumentarisch, also das einzige so Bild, wo ich fand, dass sie vielleicht irgendwie, wo sie ein bisschen drüber hinaus gegangen, wo sie mit ihren Freunden offensichtlich einen segregierten Strand besucht hat, und eben die Schwarzen, die dort sich am Strand befanden, dass sie ein bisschen bewegt haben und wo auch wohl akzeptiert waren, dass sie die Weißen dort waren, und aber ich habe das gesehen, dass es war so alles so idealisiert, also sie bewegt sich wirklich in ihren eigenen Blase, also, und sie sieht alles durch ihre eigene Brille und ihre Blase, und irgendwie, das ist etwas, mit dem konnte ich mich nicht identifizieren. Und es war also so stilisiert, idealisiert und alles so schön und so toll. Und ach, das hat mich irgendwie nicht, also es hat mir irgendwie so keinen Kick gegeben. So irgendwas, wo ich jetzt, okay, da denke ich jetzt drüber nach. Also ich sag ja, es gefällt auf eine gewisse Weise, aber das nach einer Betrachtung, ich habe nach irgendwas gesucht, so was will mir das sagen, außer dass es jetzt diese Kunst, also mir hat es tatsächlich dann schlussendlich nicht wirklich gefallen. Aber gerade die eigene Brille fand ich so spannend. Also gerade, dass sie, du hattest ja schon gesagt, sie hat nur eine Ausstellung in der Galerie gehabt und hat dann gesagt, das hat ihr nicht gefallen, die Art, wie ihre Werke präsentiert wurden. Und seitdem hat sie nur noch in ihren eigenen Privaträumen ausgestellt und damit eben die Kontrolle über ihre Kunst behalten von Anfang an. Also das ist erstens für eine Frau in dem Zeitalter recht ungewöhnlich. Das fand ich schon mal sehr spannend. Und deswegen, wie gesagt, jeder Künstler, glaube ich, hat seine Brille. Also wir sehen jede Kunst durch die Brille des Künstlers. Und das Problem ist, also für mich, ich habe oft ist es ja so, klar, man sieht es immer durch die Brille des Künstlers, aber je mehr ich es betrachtet habe, desto mehr habe ich also irgendwas also vermisst, wo ich irgendwie einen Bezug dazu herstellen kann, eine gewisse Relevanz oder irgendwas, was mich jetzt, ich sag tatsächlich immer, kickt. Mhm. Aber bevor ich jetzt da also weiter einsteige, bevor in die Diskussion vielleicht einsteigt, dass wir jeder mal... Das vielleicht, also jeder Florian und der Kai auch ein bisschen was dazu sagen vielleicht können. Vielleicht sollte man erstmal nochmal ein klein wenig Kontext zu Florine Stettheimer geben. Also ist ja schon, wir haben schon ein bisschen was anklingen lassen. Also sie ist in New York geboren, Und stammt aus einem deutsch-jüdischen Elternhaus. Okay, was ich ganz spannend finde, warum müssen wir Kontext geben? Können wir die Kunst nicht so auf uns wirken lassen? Ich habe zum zweiten Ausstellung, wir haben noch eine zweite Ausstellung, über die wir sprechen können, null Kontext. Ja, da kann ich gar nichts erzählen. Und da müssen wir auch nur über die Werke reden. Richtig, aber ich finde ihren Lebenslauf, Der Lebenslauf ist super spannend, was hat das mit den Werken zu tun? Also ich es gibt eine Künstlerin, also die lebt und die hat einen gewissen Werdegang und aus dem Werdegang heraus schöpft sie ihre Kunst. Okay. Ich finde, das hat bei ihr sehr viel damit zu tun, weil ich persönlich an der Ausstellung tatsächlich das Spannendste fand ich ihren Lebenslauf und die Kunst fand ich weniger spannend als ihr Lebenslauf. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Es ist ja tatsächlich, wenn man reinkommt, um es mal zu schildern, man hat diesen, erstmal ist es halt der Kunstbau am Lehnbachhaus, das ist ein Ausstellungsraum, den man witzigerweise auch von der U-Bahn-Station aus sehen kann, ein Teil davon. Man sieht ein Werk, das übrigens nicht von Frau Stettheimer ist, von dem U-Bahn-Aufgang. Für mich eines der Lieblingswerke in dieser Ausstellung, das leider nicht von der Künstlerin war. Man sieht halt sozusagen in diesen Raum rein und man geht dann rein über eine lange, in dem Fall mit rot ausgelegten Teppich, genau, und man geht halt in den Raum und man wird so ein bisschen geführt, man sieht, während man auf die Treppe runtergeht, kann man schon links hinblicken und dann sieht man halt einen langen Text über Florin Stettheimer, wo im Prinzip erklärt wird, auf Deutsch und Englisch, wo sie herkommt, wie ihre Biografie, da sind bestimmt 5000 Zeichen oder Text, die man schon lesen kann. Genau, vielleicht können wir trotzdem mal zwei Sätze sagen, weil dann können wir darüber auch diskutieren, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Nee, mir fällt jetzt nur ein, dass wir es beim zweiten gar nicht machen können. Mhm. Ja. Das ist mir jetzt spontan aufgefallen. Es ist ganz sicher so, das ist, glaube ich, Konsens, dass es ein hochinteressanter Lebenslauf ist. Aber das hat mit der Kunst nichts zu tun, für mich. Ich finde, einige der Werke im Bau erschließen sich, wenn natürlich. Du ihren Lebenslauf... Das sehe ich aber genauso. Das hat eigentlich der Lebenslauf alles mit ihrer Kunst zu tun. Genau. Nee, das sehe ich jetzt auch nicht so. Das geht mal zu weit. Aber wir haben zum Beispiel in der Ausstellung eben kleine Püppchen, die eben... für ihre Operninszenierung da waren, solche Sachen. Und dann fand ich schon spannend zu sehen, aha, sie hat anscheinend eine Oper inszeniert. Aber ich glaube nicht, dass man ihre Kunst verstehen muss, wenn man ihren Lebenslauf nicht kennt. Das halte ich jetzt dann doch für ein bisschen... Sie hat in ihrer Kunst natürlich sehr viel Autobiografisches oder fast ausschließlich. Ja, aber jetzt bist du ehrlich. Also, ich hatte, glaube ich, ich war beim deutsch-jüdischen Elternhaus. Der Vater hat die Familie verlassen, als die Kinder noch und Florine noch klein war. Die Mutter samt Familie ist daraufhin nach Deutschland zurückgesiedelt, kann man nicht wirklich sagen, glaube ich. Da gab es dann Aufenthalte in der Stuttgarter Gegend und in München. Und zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 ist dann die Familie wieder zurück in die USA und Florine hat daraufhin nie wieder europäischen Boden betreten. Wie man, steht auch wörtlich so. In ja, genau, wie man so schön sagt. Das war so ein Satz, der auch bei mir hängen geblieben ist. Okay, schön dramatisiert, aber es ist halt leider und so der nächste, eine Biografie, die halt offensichtlich vom Weltgeschehen beeinflusst wurde, wie so viele in der Damen. Und dann der nächste Schnitt oder der nächste harte Einschnitt muss wohl gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihre erste Kunstausstellung. Ihre erste und einzige, 1916 oder 15, ich kaum lesen. Ich dachte 16. Irgendwann 1916, ja, das wird dann nicht erfolgreich, habe ich mir notiert. Genau. Und das muss sie wohl so verschreckt haben, dass sie dann daraufhin... Also sie war weiterhin in Gruppenausstellungen vertreten und es gab nach ihrem Tod eine Ausstellung im Museum of Modern Art, die Marcel Duchamp organisiert hat mit zeitgenössischer amerikanischer Kunst und da war sie, Kunst, jetzt fange ich auch schon an mit Kunst, und da waren sie und Georgia O'Keeffe die einzigen Frauen, die vertreten waren, also so ganz unerfolgreich war sie halt doch nicht. Ja, aber gut, aber sie hat sich auch ganz bewusst aus dem Kunstbetrieb und Kunstmarkt zurückgezogen. Auch weil sie sich aufgrund ihrer Herkunft und ihrer privilegierten Lebensweise leisten konnte. Genau, sie brauchte die Kunst nicht zum Überleben. Sie war keine Künstlerin im Sinne, dass sie Kunst braucht, um damit ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Sie hatte genug Geld, um sonst zu leben. Kunst war für sie. Also, was ein spannender Punkt ihrer Biografie ist. Offensichtlich ein ganz wichtiger Punkt ihres Lebens, vermutlich sogar ihr Lebensinhalt, aber nicht Broterwerb. Mhm. Genau, was wollte ich jetzt? Habe ich einen Faden verloren? Macht ja nichts, wir sind ja noch da. Also insofern... Wie hat es euch denn gefallen? Also ich fand's, ich würde mich da Anke anschließen, ich fand's wirklich sehr gut. Also es war einfach eine... Ich freue mich einfach, wenn es jemandem gefällt. Nee, auch, also es ist so, klar, den Blick, den sie zeigt, auf den Fokus, auf den sie die auf den sie ihr Augenmerk legt, das ist natürlich angreifbar, aber ich denke, jede oder viel bis jede Kunst ist in irgendeinem Punkt angreifbar, weil sie halt etwas wagt. Ja. Und also ich fand das auch zauberhaft, das ist ein schönes Wort eigentlich, würde ich auch so sagen, ist halt eine andere Welt, ein leichter Blick auf die Dinge, ein auch immer ein leicht ironischer Blick mit einem Augenzwinkern, manchmal vielleicht sogar einen Schuss Sarkasmus am Rande, hat mir sehr gut gefallen. Ja, dass man so als Fazit zu den Details kommen, oder würde ich sagen, oder? Also Kai, du? Mir hat das erste Werk von ihr, angeblich eines ihrer frühesten Werke, das Portrait of a Woman with Red Hair, das war toll, undatiert, am besten gefallen. Kunstausstellung eines ihrer absoluten Frühwerke, das früheste Werk, was da ausgestellt wird, und das für mich einzige richtig interessante. Wow. Das ist halt ein Werk, das war von der Farbgebung her dunkler, reduzierter Strich, interessantes Porträt. Alle anderen Bilder sind in einem pastellisierten Farbton überquellend gemalt. Wo ich denke, auch nicht ganz, aber... Vielleicht ist die Wortwahl falsch, aber es sind alle orange, gelb, blumenfarbig, sehr naiv stilisiert. Nee, ist eben nicht naiv, würde ich sagen. Lass mich doch einfach beschreiben. Also möglicherweise ist es dann nicht nach dem Kanon naiv, aber bessere Worte fallen mir jetzt in dem Fall nicht ein. Es ist halt alles in einem sehr ähnlichen Stil gemalt und nicht mehr, hat für mich keinerlei Tiefe mehr. Dadurch, dass es halt so eine naive Art von Malerei ist, ein bisschen wie, also mir gefällt die Farbpalette nicht. Ich finde ihre Bilder fast alle ätherisch. Sehr ähnlich, was mir auch mit, wiederum jetzt gut gefallen hat, das ist auch kein richtiges Kompliment, sind, dass ich von ihren Werken fast die Rahmen schöner finde, als das, was drin hängt. Die ja auch von ihr gestaltet werden. Die Rahmen von ihr sind, genau. Es gab wunderbar stilisierte Rahmen, Adler drin, Ornamente, sehr aufwendig gestaltet. Also der Rahmen sind zum Teil, beim einigen Werken, Teil des Kunstwerks und dadurch gewinnen auch einige dieser Kunstwerke. Das ist aber jetzt auch sehr interessant. Ich darf mal kurz noch anmerken, es ist interessant, dass uns Kai und mir wohl ähnlich ging mit der Farbpalette, weil wir haben tatsächlich noch, also die Werke, die für mich rausgestochen haben, gleich am Anfang, als ich mir die angeschaut habe, war das Porträt von ihrer Schwester Etty, der Schriftstellerin, das so vor allem, also der Hintergrund ist so ein tiefstes Nachtblau und so ein Sternenhimmel, ihre Schwester in der Liege, dahinter ist ein Weihnachtsbaum, der brennt. Das ist ein brennender Dornbusch. Es ist ein Weihnachtsbaum, der ein Dornbusch symbolisieren soll. Genau. Was mir eben gefallen hatte, weil einfach die Farben klar waren. Das waren also kräftige, klare Farben. Es war also gab einen ganz klaren Fokus. Und das zweite Bild, was dann, glaube ich, zwei weiterhing, war diese Nachtszene, irgendwie das Fest auf dem See in Booten mit einem großen Feuer, was auf einer kleinen Insel im See gemacht wurde. Und die Leute, die auf Booten da drum rumfahren, das hatte so ein interessantes Feuer-Nachtleuchten, was man teilweise manchmal auch in Bruegel-Bildern sieht. Und also die fand ich, also das war einfach auch, wo mich die Farbpalette angesprochen hat, also so kräftig, klar. Und das, da habe ich offensichtlich eine ähnliche Wahrnehmung wie der Kai, das wollte ich nur kurz anmerken. Und was wir so ein bisschen zum Rückgriff da oder auf was zurückgreifen können, was mir bei den Bildern aufgefallen ist, wenn ihr sagt, die Biografie ist so wichtig, ich finde die Biografie, so wie es auch präsentiert wird, überlagert irgendwann ihre Werke. Für mich war es am Ende ein reines Name-Dropping neben diesen Bildern. Da steht dann andauernd, wer ihre tollen Künstlerfreunde waren und wer dann alles zu sehen ist, Duchamp und Steichen und Fotografen und andere tolle Künstler, interessiert mich nicht. Mich muss das Werk überzeugen. Das Werk überzeugt mich nicht. Das bei den Namen, die ganze Zeit an den Tischchen standen, habe ich auch irgendwann gesagt, reicht. Will ich gar nicht wissen. Ich will das überhaupt nicht wissen. Genau. Name-Dropping. Aber mir haben, die Werke alleine gefallen. Also gerade das, was sie eben malt, ob jetzt die Farbpalette ansprechend ist oder nicht, sei dahingestellt. Klar, da hat jeder einen anderen Geschmack. Ich fand, wie gesagt, den Blick auf die Gesellschaft spannend, den sie uns zeigt. Also sie malt eben das, was für sie als Frau in den 20ern wichtig war. Also wir haben ein Bild, das heißt Beauty Contest. wo es eben um Schönheitswettbewerbe geht. Wir haben ein Bild, das heißt Spring Sales at Bendels von 1921. Großartiges Bild. Das ist halt das ist Schlussverkauf auch in einem Luxuskaufhaus und da kommt eben so ein bisschen der Sarkasmus, den du vorhin angesprochen hast. Genau. Da sieht man halt wirklich eine elegante, luxuriöse Frau, die über so einen Tisch hechtet, damit sie noch ein Kleidungsstück erreicht. Das Bild geht ins fast Karikaturenhafte. Genau, das hat mir auch tatsächlich das einzige andere Bild, wo ich mir noch einen Plus dran gemalt habe. Da hat sie auch ihren Hund mit ihrer Signatur versehen. Also da hat sie so ein Detail, dieses FS zu sehen, wo ich dachte, das ist halt humorvoll gemalt. Das hat bei mir funktioniert. Das andere hat nicht funktioniert. Also auch dieses, ich hätte so gesehen empfohlen, mach halt Fotos dann. Das ist halt, fände ich möglicherweise interessanter, weil man dann mit diesen Biografien der Leute da bin. Das wäre dann ein noch stärkeres gesellschaftliches Porträt geworden. Das zu malen hat mir nichts gebracht. Also diese Werke sind für mich uninteressant. Aber genau das fand ich halt, also wenn es ein Foto wäre, dann gut, jetzt Frauen, die sich um Kleidungsstücke melden. Ja, aber bei diesem ganzen Name-Dropping, wo es dann halt immer darum geht, dass da diese anderen, ganz anderen Künstler zu sehen, wie gesagt, absolut erste Liga mit Duchamp, mit ihr befreundet war, der für die moderne Kunst nicht ganz unwichtig ist, wo man halt dann eben sehen kann, wow, was für Kreisen hat sie verkehrt. Ja. Aber ich glaube eben, dass ihr das gar nicht so wichtig war, das waren halt einfach ihre Freunde. Das ist so, als wenn ich jetzt ein Porträt male und euch dem Ausstellungsmachern war es offensichtlich wichtig. Ja. Da habe ich eben auch gedacht, wieso muss das da stehen? Das ist sicherlich im Katalog spannend, aber ich weiß nicht, ob das neben jedem Bild. Ja, ganz interessant, Ausstellungsmachern, also wo man vielleicht dazu kommt, mir ist aufgefallen, das ist ja das Werk vorne, also an dem quasi großen Schaufenster zur U-Bahn bemerkt. Nebendran stand nämlich auch quasi das Impressum zur Ausstellung und sie haben nicht Kuration gesagt, sondern Inszenierung. Genau. Und das es war tatsächlich, also offensichtlich haben sie diese Ausstellung inszeniert. Was ich noch bemerken wollte, ich fand die Ausstellung bemerkenswert klein eigentlich, weil sie nicht mal den ganzen Kunstbau, der an sich gar nicht so groß ist, ausgenutzt haben. Sie haben den Raum halbiert und es waren, also ich meine, nach der Ankündigung und so weiter und erste Werkschau außerhalb der USA, seit immer, wenn ich so den richtigen Eindruck habe, ich hatte das Gefühl, also ich würde in eine größere Retrospektive reinlaufen. Jetzt kenne ich natürlich ihren Werkekanon überhaupt nicht, dass es auch was spannend ist, was eine Künstlerin ist, die eben aufgrund ihrer also Privatheit, ihrer Kunst eben gar nicht so... Die auch verfügt hat, alle ihre Werke nach ihrem Tod zu vernichten. Was die Schwester Gottlob nicht gemacht hat. Kafkaesk, ja. Aber das wird glaube ich, als Hoax gehandelt. Das steht in der Ausstellung. Okay, das steht habe da. Ich aber auch schon gelesen, dass das... Also ja, aber die Events aber der Punkt ist, ich hatte irgendwie bei so einer angekündigten Werkschau hatte ich irgendwie... Also mehr ich hatte mehr erwartet. Und aber sie hat ja bis 1944 gelebt und ich glaube, die Ausstellung hört mit Werken auf irgendwann 1930. Also ihr... wenn man in den Katalog reinblättert, sieht man auch noch spätere Werke, die fehlen einfach. Offensichtlich habe ich die nicht als Leihgabe bekommen oder so. Es war irgendwie, also das kam bei mir noch dazu, zu dem, dass ich irgendwie zu ihrer Kunst irgendwie keinen wirklich positiven Bezug oder Zugang gefunden habe. Kam noch dazu, dass ich es dann irgendwie relativ klein fand, die Ausstellung. Also ich glaube, wir haben die Schlüsselwerke gesehen, soweit ich das beurteilen kann. Im Katalog sind noch deutlich mehr Werke von ihr zu sehen. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die wichtigsten an der Wand hängen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einige einfach nicht als Leihgaben gekriegt haben. Ich wollte noch mal zu dieser Inszenierung sagen, weil das fand ich auch spannend, dass der Ausstellungsraum eben nicht der übliche White Cube war, sondern dass sie die Ausstellungsmacherinnen versucht haben, die Szenen nachzustellen, die Florin selber mit ihrer Kunst gehabt hat. Also sie hat ihre Werke ja immer in Privaträumen ausgestellt. Sie hat eine Vorliebe für Zellophan gehabt. Sie hatte Vorhänge aus Zellophan und eben alles mit Teppich und ihre Möbelstücke waren ziseliert und beschmückt und alles. Und so ungefähr ist der Ausstellungsraum in Ansätzen. Man sieht es halt, sie haben Fotografien aus ihrem Nachlass halt auch genommen und man sieht dann halt auch die Vorbilder für Teile des, also das ist halt sehr stilisiert. Man hat zwei, drei Vorhänge, die da hängen. Wir haben den roten Teppich, die roten Sitz, also die Sitzgelegenheiten. Wir haben diese grandiosen, gigantischen Blume, also diese silberne, also ist eigentlich eine 3 Meter oder 2,50 Meter hohe stilisierte Blume mit einem Blatt. Wobei die eben von der Bühnenbildnerin kommt, die den Ausstellungsraum ausgestellt hat. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen strange, dass die Blume da stand. Aber die ist aber halt der Blickfang, den man halt von der U-Bahn aussieht, wo ich dachte, was für ein schönes Kunstwerk. Ja, ja, leider nicht leider. Ich fand es nicht so toll. Ich fand es auch nicht so toll. Und was noch in der Ausstellung ist, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, sie hat auch Gedichte geschrieben und an der Wand sind eine Menge Gedichte, auch auf Deutsch übersetzt. Ob das jetzt nötig war, weiß ich auch nicht. Und gerade die Gedichte, finde ich, sagen auch einfach genau das Gleiche, was sie mit ihrer Kunst aussagen soll. Deswegen mochte ich das so gerne. Also es gab, man durfte leider nicht fotografieren. Ich habe mir ein Gedicht abgeschrieben. Ich lese es jetzt nicht ganz vor. Aber das, finde ich, sagt einfach viel. Das heißt halt, my attitude is one of love. Und es geht halt, my attitude is one of love, is all adoration, for all the fringes, all the color, all tinsel creation. I like slippers gold, I like oysters cold. Und es hört dann auf mit... And my pictures and Walt Disney Cartoons and Colored Balloons. Die beiden Herren haben ein Begleitheft, war aber nicht dabei. Ja, das sind nicht alle Gedichte drin. Das Gedicht steht leider nicht. Heft her? Das lag, genau, was noch in der Ausstellung war, war nämlich noch eine Klanginstallation, die ich persönlich scheiße fand. Also sie haben halt einige ihrer Gedichte vertont und das hört man durch den ganzen Ausstellungsraum und ich finde, es passte akustisch überhaupt nicht zu dem Eindruck, den ich optisch von den Bildern hatte. Also erstens musste ich nicht unbedingt Ton zu diesen Bildern haben, die mich, wie gesagt, schon sehr, die ich sehr lebendig fand und sehr gefühlvoll und schön und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und diese Klanginstallation ist halt sehr modern und es ist ein ziemlicher Bruch und es nervt auch einfach, weil ich glaube, es laufen zwei Tonspuren gleichzeitig, statt dass da Kopfhörer liegen. Also das hat mich ehrlich gesagt eher genervt, aber... Da liegen Kopfhörer, ich dachte, weil die Kopfhörer sind für die andere, es gibt zwei Installationen, wenn ich es richtig genau, sehe. Genau, aber ich glaube, also, als ich drin war, hatte ich das Gefühl, es liefen beide gleichzeitig. Okay, oh, gut, weiß ich nicht. Weiß also ich habe meinem Eindruck lief halt das eine sozusagen laut, wo du davor gestanden hast. Man hat schon beides gleichzeitig. Ja, eben, genau. Okay. Das fand ich halt ein bisschen schade. Das war so. Aber da gab es dieses Heft, das ich nicht bekommen habe, Heft, warum auch immer. Das lag auf den Bänken aus und da stehen halt einige nicht. Von ihren Gedichten drin, aber eben leider nicht das, was ich gerade zitiert habe. Also bei mir lag es nicht aus. Okay. Also wie gesagt, und das sind ja die Gedichte, die für diese Installation vertont wurden. Genau. Und was ich eben nochmal sagen wollte, eben dieses My Attitude is One of Love, ich finde, das zeigt sich halt. Also da brauche ich ihre Biografie nicht. Diese Bilder sind eben so liebevoll, so, ich finde sie wirklich wunderschön. Also ich ahne, warum ihr sie nicht gut findet, aber ich mag einfach die Art, wie sie ihre Familie porträtiert. Ich mag diese Zuneigung, die spürbar wird aus allem, was sie malt. Ich fand das einfach so... Ich habe mich so wohl und aufgehoben gefühlt in dieser Ausstellung. Ich habe, glaube ich, danach auch getwittert, irgendwie Regen in München geht zu Florian Stettheimer und die Sonne geht auf. Also es war wirklich so. Ich fand es wunderschön. Wenn man rausgeht und in dem Ausstellungs... Katalog nicht, wie heißt das, im Gästebuch liest, ist jeder zweite oder dritte einer steht da kitschig. Das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist halt sehr... Kitsch betont, sehr gefühlt. Kitsch finde ich überhaupt nicht. Ich finde es weder naiv noch kitschig. Ich gebe jetzt tatsächlich nur das wieder, was ich lesen konnte. Klar. Also was der Eindruck vieler Besucher war. Also unter Kitsch verstehe ich sowas wie Jeff Koons, Entschuldigung. Aber also, das war nicht kitschig. Was man zu ihren Werken vielleicht noch sagen kann, wo es gewisse Einflüsse gibt, die man erkennt, ist einerseits, denke ich, der Jugendstil beeinflusst sie. Also manche von ihren Figuren haben mich so ein bisschen an Klimt-Figuren erinnert. Ja. Ich dann teilweise in ihren früheren Werken benutze einen Pinselstrich, der erinnert mich an Impressionismus, teilweise benutze ich die Farben expressionistisch. Ja. Also sie nimmt sicherlich also viele Strömungen der Kunst aus ihrer Zeit, mit denen sie natürlich sehr eng in Berührung ist, auf und verarbeitet sie auf ihre eigene Weise. Also das will ich auch gar nicht aberkennen. Aber ich fand es dann, Das sind so Sachen, die mir vielleicht zu ihrer Kunst oder Malerei, weil wir reden, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal über Malerei und letztes Mal haben wir viel über Fotos geredet, dass man vielleicht noch mit reinnehmen sollte, dass also diese Einflüsse erkennbar sind und dass sie die verarbeitet. Aber der Florian, der schaut mich schon so an, der will was loswerden. Diverse Sachen. Also zum einen nochmal zu dem, das, was Herr Kai am Eingang schon angesprochen hat, dass die älteren Werke. Also die haben mich zum Beispiel auch beeindruckt, aber jetzt nicht so verächtlich, wie du meintest, sondern mehr, man sieht richtig, dass sie richtig malen konnte. Das habe ich bei vielen Künstlern, habe ich das nicht den Eindruck. Die haben ihren Stil, der mag gut oder schlecht sein, der mag man für gut oder schlecht halten, aber die sind so in ihren Stil reingefallen oder zumindest präsentieren sie sich so. Und da in der Ausstellung konnte ich zum Teil auch den Werdegang irgendwie sehen. Also sie hat wirklich malen gelernt, hatte ich den Eindruck. Und kann wirklich malen. Und dann hat sie zu ihrem eigenen Stil gefunden, Entschuldigung, den ich sehr spannend fand. Mhm. Nochmal zu der Präsentation, zu der sogenannten Inszenierung. fand ich sehr spannend, weil das fällt einem, also man wird so ein bisschen draufgestoßen über die Vorhänge, also dass sie so auch, dass sie auch auch vom Bühnenbild oder Sachen mit Bühnenbildern gemacht hat, weil das da auch so, wenn man da auch die Vorhänge kennt, dann die Atelierbilder fand ich sehr toll, dass man das Kunstwerk in der, sagen wir, sozusagen in der natürlichen Lebensumgebung sieht, weil sie hat dann ja, also nicht nur die Rahmen sind speziell von ihr gestaltet, sondern auch zum Teil dann was weiß ich, dann die Kommode, die unter dem Gemälde steht zum Beispiel, da habe ich tolle Sachen gesehen. Also sie war eigentlich ein Multitalent und das fand ich sehr, hat mich sehr beeindruckt eigentlich. Und zu der Farbgebung, die bemängelt wurde, also ich persönlich, man möge mich da korrigieren, wenn ich falsch liege, habe eigentlich so, dass die Pastellfarben eher so, hätte ich jetzt in die 50er Jahre so eingeordnet. Und insofern war sie eigentlich ihrer Zeit voraus, dass das natürlich jetzt schon wieder so ein bisschen entrückt aussieht. Also ich ganz kurz einen Einspruch erheben. Es gab zur selben Zeit, also in den späten 30ern und frühen 40er Jahren, eine Reihe von abstrakten Bildern von Kandinsky, wo er auch sehr viel mit Pastell malt. Also, oder Mondrian. Ja, also, ja, okay. Also das ist etwas, was zu der Zeit... Außerdem ist es auch eine Geschmacksfrage. Das, ja, klar. Ja, aber das ist kein richtig oder falsch. Aber das liegt auch in der Luft. Also ist jetzt nicht so... Habe ich gesagt? Ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Wenn es um diese zeitliche Einordnung geht. Genau, die zeitliche Einordnung, natürlich. Aber, ja, also... passt schon. Also wie gesagt, also das liegt auch also generell in der Luft. Also ohne jetzt... Zu den Gedichten ja, fand ich jetzt nicht so zwingend. Also... Ich fand die ergänzten die Bilder einfach sehr schön. Hätte auch ohne funktioniert. Ich fand die, wie gesagt, sehr passend und wie gesagt, schöne Ergänzung. Wobei zu dem Werdegang, dass wie du sagst, dass sie richtig malen kann und wie sie das entwickelt, das ist aber eigentlich normalerweise in jeder so Retrospektive oder wirklich also größeren Werkschau für jeden Künstler eigentlich da. Und wie er sich seine Kunst erarbeitet. Also, wenn man jetzt im Lehnbachhaus zum Beispiel die Stockwerke mit dem blauen Reiter durchschreitet, dann sieht man auch, wie, also da hängen ja viel vom bereits erwähnten Kandinsky, da sieht man in 3-4 Räumen, wie er zu seiner also expressionistischen Ausdruck findet. Ja, die Wertung kann malen, ist auch wieder eine sehr subjektive. Ja. Manchmal mag ich es vielleicht, wenn der Künstler vermeintlich nicht malen kann. Ich finde, ihr bestes Werk ist ihr erstes und da konnte sie offensichtlich einen Stil malen, der mir gefallen hat, alles, was danach kam, eben nicht mehr. Wie gesagt, das Bild ist undatiert, also keine Ahnung. Na gut, es wird aber schon, ganz klar gesagt, das ist ein Frühwerk von ihr, selbst wenn es nicht datiert ist. Ja, aber also es hing ja direkt neben dem Nude Self-Portrait, was ich auch ganz großartig fand, das war von 1915, deswegen würde ich sagen, es war ungefähr in der Ecke. Weil das sah für mich sehr ähnlich aus, auch von der Kleidung her, würde ich es also frühestens in die Mitte der 20er packen, spätestens. Wobei ich mir auch notiert habe, früh Fragezeichen, also es kann schon sein, dass es bei der, dass die sich unsicher sind mit der zeitlichen Einordnung. Macht aber nichts, es ist halt ein Unikat. Es fällt doch eigentlich komplett aus dem Rahmen. Ein wunderschönes Bild habe ich mir auch, ich mochte halt diese Androgynität sehr gerne. Und das Nude Self-Portrait mochte ich auch noch sehr gerne, deswegen würde ich es auch gerne nochmal ansprechen. Das ist halt wunderbar in der Tradition von den ganz großen Meistern, also eben Tizians Venus von Urbino oder Manets Olympia, also eben dieser klassische weibliche liegende Akt, den irgendwie jeder kennt. Und sie hat eben aus diesem klassischen weiblichen liegenden Akt, der eben aus der männlichen Perspektive gemalt wurde, der eindeutig dazu da ist, diese Frau dem männlichen Blick preiszugeben, sie hat es halt umgedreht und sich selbst präsentiert. Und sie liegt da halt selbstbewusst und vergnügt und gut gelaunt und ohne Schnickschnack. Und das ist ein wunderschönes Bild. Und auch das ist wieder eins von diesen Bildern, wo bei mir einfach das Herz aufgegangen ist, weil ich sowas einfach nicht oft sehe. Also ich möchte euch da jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube schon, dass das eine sehr weibliche Kunst ist. Oder vielleicht einfach, zu der ihr keinen Zugang findet oder weil man sie einfach nicht so oft sieht. Keine Ahnung. Mir geht es mit vieler männlicher Kunst vielleicht noch, so. Nochmal kurz zu dem, was Kai sagte. Wie gesagt, weiß ich nicht. Also ich wollte jetzt auch echt nicht das große Männer-Frauen-Fass aufmachen. Aber das wäre eine Vermutung. Okay, ich habe das fast aufgemacht. Du wolltest was sagen? Naja, also ich meine, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, wenn es jetzt von einem Mann, also ich, dann hätte ich gesagt, okay, der Typ, der das gemalt hat, also nehmen wir an, das wäre jetzt vom Mann, hätte ich gesagt, der Typ, der das gemalt hat, ist ein reicher Schnösel. war sie ja auch. Also insofern reiche ich schon. Ja, also von so her, ich, für mich ist die Bewertung tatsächlich, also wie gesagt, ich finde ihre Biografie spannend, weil sie dann einordnet, dass aber die Bewertung ihrer Werke an sich, wenn man das so betrachtet, die, das ist für mich tatsächlich Geschlecht so. Für mich als Betrachter, wenn jetzt jemand gesagt hat, sie ist Florian Stadtheimer, dann hätte ich das, glaube ich, ähnlich bewertet. Im Nachgang vielleicht nicht mit der Biografie, aber bei dem Betracht ihrer Werke wäre es für mich wahrscheinlich auch selber rausgekommen. Weiß ich eben nicht. Aber ist jetzt müßig. Ist sehr hypothetisch. Jeder weiß, ich glaube schon, dass es halt, man, wenn man sich an diesen Klischees abarbeitet, dass es schon was Weiblicheres hat, ja, natürlich. Eben, ja. Weil... Deswegen aber das ist also, ohne Wertung. Ja, ja, nee, wie gesagt, ich wollte euch da jetzt echt nichts unterstellen, aber das war ehrlich gesagt der Punkt, über den ich nachgedacht habe, als wir uns eben gemeinsam überlegt haben, in welche Ausstellung gehen wir, da dachte ich, das könnte wahrscheinlich nicht so gut klappen. Und ich freue mich halt trotzdem, dass wir alle reingegangen sind. Wollen wir vielleicht zwischendurch mal Wein 2 antesten, nur mal so nebenbei? Und hoch die Tasse. And now to something completely different. Completely different. Ja. Ich wollte mal diese unangenehme Spannung in der Luft etwas auflockern durch Rotwein. Hossa. Okay, riecht schon mal ordentlich. Also, ist mir zu viel. So ein bisschen, geht so ins Glühweinartige. Stimmt. Die Nase ist toll und der Mund ist dann total flach. Also, so echt ein bisschen glühweinig. Die Nase ist auch so ein bisschen bananig, oder? Der Geschmack ist ein bisschen bananig. Rauchbanane. Mhm. Aber die Nase ist eigentlich ganz schön. Also, die Nase riecht auch irgendwie nach mehr als das, was er kann. Schade. Okay. Nee, das war jetzt nicht so super. Möchtest du das noch genauer ausführen? Nein. Der Abgang ist ein bisschen angenehmer als beim Einser. Das stimmt, aber da ist irgendwie kaum Abgang. Ist irgendwie angenehmer. Also für mich im Vergleich. Ich habe hier Gefühl, hier sind echt gerade schlechte Vibrations am Tisch, du. Naja, ich meine, ich finde es völlig okay, dass wir dazu unterschiedliche Natürlich, Meinungen haben. Gottes Willen, haben. Also, ich wollte jetzt auch nicht sagen, ihr seid doof, weil ihr Florian Stadtheimer nicht mögt. Um Gottes Willen. Deswegen, ich finde es also, ja spannend, dass wir zwei verschiedene Meinungen, sehr konträre Meinungen am Tisch haben. Ja, also ich war ja also gestern in der Ausstellung und ich habe, nachdem ich raus bin und dann meine Gedanken geordnet habe und dann nochmal so gewartet habe, dachte vielleicht, okay, jetzt ordne es nochmal, geh mal die Notizen, guck es nochmal ein bisschen an, gehst mit dem Kopf nochmal durch. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bleib bei meinem Eindruck oder bei der Art, wie ich also Kunst und Malerei also gerne habe oder interessant finde. Da ging es mir dann tatsächlich so, ich hatte so das Gefühl eigentlich, dass da durchaus, dass wir da wahrscheinlich ziemlich verschiedene Meinungen haben werden. Das war mir eigentlich, das habe ich mir relativ bald gedacht. Ja, das dachte ich auch. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir es schon ahnen konnten, als wir bei dieser Ausstellung oder bei der Planung dieses Podcasts nicht zu einem gemeinsamen Nenner kamen in der Form, dass wir alle vier zu einer Ausstellung gehen wollen. Deswegen haben wir auch, spoilere ich jetzt, auch ein zweites Ausstellungsthema gefunden, weil wir dann gesagt haben, okay, wir besuchen jetzt einfach die beiden Ausstellungen, wo wir jeweils drei von vier überzeugen konnten, dahin zu gehen. Und es ist, ich habe versucht, vorurteilsfrei in diese Ausstellung reinzugehen, aber sie ist leider so mir vorgekommen, wie ich befürchtet hatte, dass es sein würde. Nachdem ich halt mal, man kann sich natürlich auch den Katalog vorher ansehen oder diesen Flyer ansehen, der in München verbreitet wird. Man kann ein bisschen was drüber lesen. Die hat ja auch relativ viel Presse gehabt, die Ausstellung. Ja. Und ich habe halt schon geahnt, nichts für mich. Und so war es leider. Bei mir war es halt fast noch anders. Also ich habe die Bilder gesehen und dachte, sieht hübsch aus, gucke ich mir an. Und wie gesagt, ich war völlig hingerissen davon. Also was ich vielleicht noch anmerken wollte, ein Werk, was zwar eben sehr pastellig war, was mir aber zumindest vom Konzept her noch gefallen hat, also das mit dem Humor übrigens, da gehe ich mit, dass dieses Augenzwinkern, das fand ich dann teilweise noch echt ganz gut, das war das ganz hinten da, dieses mit der Musik, was ist eigentlich völlig ätherisches und leichtes Bild, aber was ich finde, was schön dran war, weil sie diese surreale Traumszene, sie hat so ein bisschen Surrealismus reingebracht. Das war ein Bild, sie liegt mit geschlossenen Augen auf der Liege. Es gibt dann diesen einen Tänzer und dann den anderen Opernsänger in einer bestimmten Rolle. Ja. Also alles, und sie träumt von diesen verschiedenen Musikern und Nijinsky. Ist da wächst so ein Baum. Und also das fand ich doch ganz interessant, weil sie über die Realität hinausgegangen ist, weil sie ein bisschen was reingebracht hat, wo ich sagte, okay, sie verarbeitet das jetzt auf eine Weise, und wo der und vielleicht zu einer Zeit, wo der Surrealismus sich selber, also Dali und so weiter, ihre Sachen noch gar nicht so weit entwickelt hatten, wie es dann kommt. Also das fand ich dann schon, also ich fand, also wie gesagt, in Punkten fand ich es interessant, aber in der Gesamtheit fand ich es eben eigentlich für mich zu gefällig. Vielleicht noch ein paar Sachen am Rande, die jetzt unabhängig davon, ob das hier zwei Lager sind, die mir noch aufgefallen sind. Zum einen, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, es gibt Bilder, die sind hinter Glas und es gibt Bilder, die sind nicht hinter Glas. Ich habe das mal beim Lehnbachhaus angefragt, warum. Ja. Hat folgenden Hintergrund, die historischen Rahmen, die kann man, also, nee, ich muss andersrum anfangen. Da kann man es nicht hinter Glas setzen. Genau, da kann man es nicht hinter Glas setzen. Glas schützt natürlich. Mhm. Und die haben das Lehnbachhaus hat das von diversen Museen und zum Teil auch privaten Sammlern geliehen und die haben dann zum Teil die Vorgabe vorgegeben, das muss hinter Glas. Okay. Wobei man sagen muss, diese Glasrahmung ist super dezent, die ist sehr perfekt. Ja. Also da ist tatsächlich, musste zum Teil dann nah rangehen. Nö, mich hat sie sehr gestört. Ja, ja, wobei es gibt, also das, auch das, da gibt es ja vielleicht geschmackliche Unterschiede. Ja, für mich war es so, ich bin halt zum Teil ganz nah rangegangen, erst da habe ich gesehen, oh, ist ja Glas. Ja. Das war für also es ist extrem technisch sehr gut schwierig, gelöst. Also ein fast also reflektionsfreies Glas herzustellen. Ja. Also ja, das ist sehr teuer. Also die teuersten Galeriegläser oder so. Also, ja. Ich sage ja bloß, wie es ist. Also, ja, ist ja auch konservatorische Gründe. Genau, klar. Ist auch legitim, absolut. Aber mir ist halt aufgefallen. Zum anderen fand ich die Pinselführung fand ich spannend, weil mir ist aufgefallen, dass um die Personen rum ist das da hat es fast so was Artefakthaftes irgendwie, wie so ein JPEG-Artefakt irgendwie um die Person rum oder um Gesichter rum irgendwie. Dass da, ja, jein. Also so weit würde ich nicht gehen, aber es war auf jeden Fall, ich fand es verwirrend. Also ich kenne mich da auch technisch zu wenig aus, wie man malt, als dass ich das jetzt weiter kommentieren könnte. Vielleicht ist da euch irgendwas... Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Rückgriff aufs Fumato, also eben auf dieses typisch Da Vinci verschwommene. Ja, denkbar. Also ich fand es auf jeden Fall... Echt? Mir gleich aufgefallen? Ja. Okay. Also gut. Also ich würde gerne noch mal ein Bild vorstellen, was mir mit am besten gefallen hat. Das ist gleich das erste, was man groß sieht, wenn man reinkommt. Das ist das Family Portrait Nummer 2 von 1933. Und da, finde ich, ist schon alles drin, was einen erwartet in dieser Ausstellung. Also ich glaube, wenn einem das Bild schon nicht gefällt, da kann man gleich wieder umdrehen. So, als kleiner Tipp für die 10 Besucher. Euro, da genau, gehen sie hin. Yay, das war's. Also du siehst halt eben ihre Mutter und sie und ihre zwei Schwestern in so einer Art Wolkenheim. Also du siehst sie in Wolken. In der Mitte des Bildes sind lauter große Blumen, die größer sind als die vier Frauen auf dem Bild. Jede dieser Frauen hat ein Attribut, was eben auch so ein schöner Rückgriff auf die klassische Malerei ist, wenn eben Menschen in ihren Berufen dargestellt wurden, was natürlich meistens Männer waren. Die hatten halt immer ein Attribut, dass man sie als Schreiner oder als Goldmacher oder als Kaufmann erkannte. Und wir haben eben sie mit ihrer Palette, wir haben eine Schwester mit einer Zigarette in der Hand, was damals auch natürlich jemanden als junge, moderne Frau klassifizierte. Die Mutter spielt Mahjong, was ich ganz niedlich finde. Und eine ihrer Schwestern hat ein Buch, also eine ihrer Schwestern war Schriftstellerin. Und man sieht halt, über diesen Frauen hängt ein Kronleuchter und direkt neben diesem Kronleuchter, hinter den Wolken, aber perspektivisch eben so, dass es aussieht, als würde es nebeneinander stehen, sieht man das Chrysler Building. Und ich finde, dieses ganze Bild fasst eben zusammen, was ihr Leben ausgemacht hat und was sie auch in ihren Bildern gezeigt hat. Eben New York, ihre Familie, die Gesellschaft und einfach so ein bisschen diese Verträumtheit, die sie in ihren ganzen Bildern ausdrücken will. Tada! Es ist auch schon ein sehr privilegiertes Leben, glaube ich, was sie da führen konnte. Ja, also das ist schon diese High Society, Upper Lifestyle. Kurze Zusatzbemerkung dazu, mir ist etwas aufgefallen auch. Es sind fast alles paar mittelformatige, aber eigentlich also relativ großformatige Bilder, was übrigens auch eben auf ihren privilegierten Hintergrund zurückweist, sie konnte sich einfach das Material leisten. Ja. Also es gibt in der Ausstellung gibt es also keine Skizzenbücher, nichts. Es gibt ein auch da wieder sehr tolles Bleistiftporträt von Florin Stettermann, das von Marcel Duchamp gemalt wurde. Ja. Das für mich wunderbar funktioniert, weil es so reduziert ist. Da ist tatsächlich ein meisterhaftes Bleistiftporträt von einer Künstlerin. Ja. Also das ist mir also ganz klar aufgefallen. Also sie konnte ihre Kunst eben auch in dem privilegierten Rahmen. Sie hat das einfach ausgenutzt, dass sie diese Möglichkeiten hat, ne, und diese zurecht, und sie ist zurecht, dass sie das vollkommen ausnutzt. Das war mir auch noch aufgefallen, also gerade bei der Art der Werke, die sie erstellt hat, ja, und die ausgestellt werden. Mhm. Ja, ich denke, wir kommen langsam zum Fazit. Ach stimmt, da war noch was. Ein Fazit. Wir sollten vielleicht die Reihenfolge. Wir sollen thematisch vielleicht weiterziehen. Ich denke, ich fange einfach mal an. Also ich grund. Wollen wir jetzt ein Fazit von dieser Ausstellung ziehen mit Daumen hoch, Daumen runter, oder wolltest du schon auf die nächste eingehen? Daumen hoch, Daumen runter. Nee, okay. Nee, also ich würde sagen, das schließen wir thematisch hier ab, ja, oder? Ja. Also grundsätzlich würde ich nie, also ich würde nie sagen, also eigentlich sage ich immer, geht in eine Ausstellung, schaut euch selber an, macht euch euer eigenes Bild. Die Meinung vertrete ich auch. Also die Tatsache, dass ich es jetzt mit dem Daumen runter bewerte, ist eine ganz persönliche so Wahrnehmung für mich selber, wie es mich eben nicht angesprochen hat, wie es mir oder gut, ich habe jetzt natürlich auch, soll man dazu sagen, ich habe eine Jahreskarte fürs Lehnbachhaus. Ich hätte es mir wahrscheinlich eh angeschaut, weil ich die Möglichkeit habe, einfach jederzeit reinzugehen. Aber wenn ich jetzt, ich meine, 10 Euro gezahlt hätte, weil man muss den Eintritt fürs Haus zahlen, wenn ich jetzt 10 Euro gezahlt hätte, denke ich, boah, also... Das ist ein fieser Grund. Nee, also generell... 5 Euro. Ja, genau. Nein, aber das spielt auch mit rein, ob ich jetzt eine Empfehlung ausspreche, da hinzugehen oder nicht. Ja, natürlich. Also grundsätzlich... Geht in jede Ausstellung, macht euch euer eigenes nur Bild. Ich die. Nein, nur ich sage, meine Bewertung ist Daumen runter für mich selber. Alles klar. Wir müssen ja, ich glaube, wir können da, ich will jetzt nicht überlegen, wie 1000 Leute da rein sollen. Ich sage, ob es mir gefallen oder nicht gefallen. Ja, absolut. Der setzt sich dann sofort. Aber nein, ich wollte mal meine grundsätzliche Einstellung gegenüber Ausstellungen klar machen. Geht's hin, schaut es an. Genau. Also deswegen machen wir das ganze Zeug. Geht's raus und schaut Kunst. Also geht's raus, schaut Kunst. Genau. Also wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass es natürlich auch einer der total tiefergehenden Gründe ist, diesen Podcast zu machen, ist, dass wir halt euch dazu bringen wollen, rauszugehen und die Museen zu besuchen und in Galerien zu gehen, in Ausstellungen zu gehen. Genau, natürlich. Und um Felix vernichtendes Urteil sofort wieder wettzumachen, gebe ich dieser Ausstellung natürlich 500 Daumen nach oben. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich fand sie zauberhaft, wunderschön, gerade aus der weiblichen Perspektive, auch wenn es jetzt wieder dieses Fass aufmacht, aber ich fand es ganz, ganz großartig. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, es sich anzugucken. Soll ich jetzt sagen, gerade aus der männlichen Perspektive dann uninteressant? Ist das jetzt so der Gegenpart? Es bleibt dir überlassen, wie du das machst, Hase. Ich bin ein Mann, ich fand es uninteressant, Daumen runter. Siehste? Also ich übernehme die männliche Gegenperspektive. Ich fand's gut. Ich habe auch eine Jahreskarte beim Lehnbachhaus. Ich werde auch sicher noch mal reingehen. Also ich fand's toll. Deswegen eine gekauft. Nein, deswegen nicht. Aber doch, ich war deswegen. Ach so, du. Okay. Bitte. Also, zweimal. Genau, zweimal Daumen rauf. Sorry. Ja, genau. Genau. Dann würde ich vorschlagen... Verlängerung. Lass uns das mit dem Wein. Genau, machen wir Elfmeterschießen mit dem nächsten Wein. Das Problem ist, wir sind ja alle Deutsche, also es kann bis morgen dauern. Wein Nummer 3. Wein Nummer 3. Was haben wir denn? Ja. Sollen wir nochmal anstoßen? Oh ja, genau. Ach komm, wir sehen. Yeah. Ist auch ein toller Sound. Und überbrückt, dass wir jetzt umsaufen. Okay. Ja, wäre dem Bouquet. Bis jetzt mein Favorit. Ja, würde ich auch so sehen. Also schwer. Aber nicht zu schwer. Nö, also gut, Johannisbeerig, würde ich sagen. Ja. Viel Tannin, wird ein Kai deshalb nicht schmecken. Ich dachte, du magst Tannin. Hm. Okay, du magst auch keine Frauenkunst. Er hasst das Leben. Er lehnt alles ab. Kirsch. sehr fruchtig im Abgang. Also ich finde ihn gut. Ja. Ist auch mein Favorit bisher. Bisher der schönste Abgang. Fand ich auch. Okay. Gut, Abgang. Vom Abgang zum Aufgang. Zweite Ausstellung. Die zweite Ausstellung. Wir haben uns heute gemeinsam angeschaut in der Sammlung Götz. Hans op de Beeck. Stille Kulisse und wandernde Komparsen. Genau, stille Kulisse und wandernde Komparsen, ja. Ja, so hieß die auch schon. Okay. Du weißt nicht, wie die Ausstellung heißt. Ich habe mir nur den Namen gemerkt. Hans Op de Weeck ist Belgier. Er ist bildender Künstler, Filmschaffender, wenn man das so sagen darf. Er malt auch und hat für die Sammlung Götz, da sich viele Kunstwerke von ihm in der Sammlung Götz befinden, hat er die Ausstellung zusammengestellt. Kann man sich noch anschauen bis zum 15. November 2014. Nach Anmeldung? Kostenlos. Nach Anmeldung bei der Sammlung Götz kostenlos. Was ich persönlich ziemlich super finde. Ja, absolut. Und muss dazu sagen, das habe ich ganz interessant gefunden. Drei von den hier anwesenden Personen waren noch nicht in der Sammlung Götz. Und das ist tatsächlich, wer es nicht kennt, eigentlich immer einen Besuch wert. Ich bin jetzt hier hingegangen, in erster Linie, weil ich der Frau Götz bei ihrer Sammlung vertraue und denke, wer da ausstellt, kann so schlecht nicht sein, weil sie einen sehr ordentlichen Geschmack hat. Und ich kannte den Künstler vorher nicht. Also ich habe fatalerweise noch nie von Hans Op de Weeck gehört. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Nee, keine Ahnung. Ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist das und wahrscheinlich mehrere Punkte. Und Florian Städter habe ich auch noch nicht gehört. Also, genau, das wollte ich gerade sagen. Das, dieser Umstand und mehrere Punkte, auf die wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen, verbindet eigentlich beide Künstler, weil also zum Beispiel Florian Städter hat zum Beispiel noch keinen deutschen Wikipedia-Eintrag bis jetzt. What? Stimmt, ja, richtig, stimmt. Okay, und also spätestens morgen müsste ja wohl einer sein, oder? Es ist wohl besser, wenn ich ihn nicht schreibe. Ja. Wir können ihn nur korrigieren. Oh, ich tippe in diesem Moment as we speak. Edit Wars! Hallo! Genau, also mir. Ich weiß aber nicht, ob Hans Op de Weeck einen hat. Das fände ich jetzt auch. Doch, gut, aber, hat er, okay. Ach, Jahrgang übrigens. Einen. Ist halt ein Mann. Ist halt ein Mann. Oh. Jahrgang 1969. Genau. Jünger als ich. Oh mein Gott. Ja. Wie fandst du die Ausstellung? Boah, sollen wir gleich zum Fazit einsteigen? Also, Essen ist natürlich. Achso, nicht? Was sind deine Eindrücke von der Ausstellung? Schwer, das auf einen Nenner zu bringen, weil er für mich. Was hat man in der Ausstellung gesehen? Es ist, das erzählen? Ja, ich weiß, das müsste fast schon jemand anders zusammenfassen, weil ich finde, es ist schwer auf einen Nenner zu bringen, weil sie viele verschiedene Art von Kunst zeigen. Also wir haben im Obergeschoss also Videoinstallationen. Er hat hauptsächlich Environments gemacht, also raumgroße Installationen. Wir haben einzelne Environments, also quasi Räume, in die man reingehen kann und sich darin bewegen kann und dann wieder rausgehen kann. Ich weiß gar nicht, er hat mal Grafiken gehabt, genau. Videokunst. Genau. Und im letzten Raum waren dann eben Videokunst, genau. Vorher auch schon. Ich meinte jetzt diese Projektion, aber klar. Also es war eigentlich alles ein sehr buntes Media-Gemisch, aber es ist trotzdem, es hat alles zusammengepasst. Also ich glaube, in der Beschreibung stand auch, dass er die Ausstellungsräume selber gestaltet hat. Also er hat alles mit schwarzem Teppich ausgelegt, damit es so einen Gesamteindruck hat. Man geht halt ins Obergeschoss und ins Untergeschoss und trotzdem hat man das Gefühl, es passt zusammen. Und auch das fand ich, ich fange jetzt dann wieder an, meine Güte, ich fand die Ausstellung unfassbar großartig. Ich war die Einzige am Tisch, die nicht rein wollte, weil ich dachte, wer ist denn das? Mir egal, Videoscheiß, ach. Und ich kam raus und hatte dieses Gefühl, boah, noch nie gesehen, oh mein Gott. Also ich fand's großartig. Also ich fange gleich wieder an zusammen. Es war so toll. Ich möchte da unbedingt nochmal rein, weil mich hat selten eine Ausstellung so körperlich mitgenommen, so geistig beschäftigt, so herausgefordert und so gleichzeitig komplett befriedigt zurückgelassen. Ich fand's toll. Also ich würde da gerne einsteigen. Also wir haben ja im ersten Obergeschoss angefangen. Da beginnt es mit der Plastik, so nenne ich es jetzt einfach Bachelor mal. Still Life, genau, 1, 2, 3. Genau, Bachelor Still Life, 1, 2, 3. Mixed Media, Stahl, Polyester, synthetische Plastik. Genau, das sind so, wie soll ich sagen, so Tische in erster Linie? Drei Stehtische, auf denen jeweils Gegenstände standen. Zum Beispiel, wir hatten einmal eine Kaffeemaschine und Kaffeetassen, die übereinander gestapelt waren, diese klassischen Mitropa-Kaffeetassen. Genau. Mhm. Dann hatten wir einmal ein Ensemble mit Weintrauben und dreckigen Tellern und dann hatten wir, glaube ich, nochmal Flaschen. Wobei sie nicht einfach da so stehen, sondern sie sind alle quasi monofarbig, genau. Alles sehen aus, als wären sie von einem Plastik überzogen. Genau, sind aus Plastik. Bis auf zwei, drei Details, genau. Weintrauben, der Aschenbecher, Kuchen, wo Kippen drin lagen, der Himmelkuchen, sehr, genau. Also alles andere war halt offensichtlich stilisiert und das andere, was da halt farbig sozusagen zu sehen war, war halt sehr lebensecht, naturalistisch. Genau. Also muss ich sagen, und ich spreche da jetzt nochmal für mich, fand ich einen sehr schwierigen Einstieg für mich. Also ich bin mit dem Künstler schwierig warm geworden erstmal. Also, Da fand ich schon mal, weiß ich nicht, mal schauen. Ja, die ersten Räume fand genau. ich auch so ein bisschen, mal gucken. Wobei gleich den zweiten, da hat er mich schon gehabt. Da wird schon deutlich besser. Nehme ich mal den drei Bildern, die hießen Shape 4, 5 und 6. Mhm. Das kam mir so ein bisschen vor wie eine Graphic Novel. Also du siehst, wir haben halt einfach drei Szenen. Es spricht ein Ich-Erzähler, also es gibt keine Sprechblase, sondern einfach nur Sätze, die draufgeschrieben sind. Also sowas wie, Moment, ich habe es mir notiert, they say I'm smart for a 9-year-old. Ja. Solche Sachen, den fand ich halt toll. Oder also es geht darum, man sieht eine Situation, durch diese Sätze wird gesagt, was da ist. Also da war ein Zaun, es gab keine Sonne, ich möchte Mama davon erzählen, aber wir wissen überhaupt nicht, worum es geht. Kai möchte irgendwas? Ja, nee, wobei die Sätze... Beiwerk sind. Eigentlich, man sieht in erster Linie, wenn man von weitem auf dieses Kunstwerk zugeht, das ist vielleicht 1,50 Meter breit, ja. 1 Meter hoch, dreimal dieses Format, grafisch, also Bleistiftzeichnung, ist in erster Linie ein Grafikwerk. Mhm. Wenn man da näher kommt, sieht man, dass das beschrieben ist. Man sieht da zum Teil, es laufen für mich so goldene Schnittmuster, Ordnungslinien quer über das Bild, alle perfekt, also alle ganz gerade gemalt, aber die sind nicht der Hauptmerkmal, sondern man hat quasi wirklich eine sehr saubere Zeichnung, eine sehr naturalistische Abbildung von einem Karussell, das hinter einem Zaun steht, und auf diesem Zaun sind zum Teil so Uhrzeitmarkierungen drauf, wo ich dachte, da irgendein Sonnenverlauf hat er da sofort markiert. Ja. Aber also, das war ein hochspannendes Bild, weil je länger man drauf mit diesen Sonnen. Genau. Das ging weiter und das war quasi eine Short Story in drei Bildern. Ja. Und wo man auch sehr viel, also das ist quasi wirklich wie eine sehr erzählendes Bild, wo man halt wirklich viele kleine Details. Aber da waren also auch viele Ebenen dahinter. Da haben wir gemerkt, also man konnte da richtig reingehen. Also ich fand die Ausstellung, also ich kannte den Künstler vorher, wir haben ja schon termäßig, wir kannten den Künstler nicht. Also ich hatte mir überhaupt keine Vorstellungen gemacht, was auf mich zukommt. Ich würde gar nicht sagen, also ich weiß gar nicht, ob mich diese Ausstellung also befriedigt oder zurückgelassen ist, ob ich einen Ausdruck, den ich nicht verwenden würde, weil ich fand es ja teilweise sehr dystopisch, sehr düster, und ich fand also ich weiß jetzt nicht, ob ich das mir fällt dieses besseres deutsches Wort dafür nicht ein, deswegen verwende ich das jetzt. Also man fühlt sich sehr unsettled. Also das hat einen irgendwie, also mich hat es irgendwie so aus dem Gleichgewicht gebracht. Und das hat mich, das Ganze, also vor allem, dass die Werke waren, auch immer die Absenz von Menschen, von Figuren, genau. Von Leben, sie waren sehr sie waren aber nicht statisch. Zum Beispiel, die Installationen hatten immer so ein Hintergrundgeräusch. Es gab die eine Installation, also dann hat man irgendwie immer Vogelgezwitscher. Das fällt wirklich auf, dass Menschen. Es gab so ein Leben, aber es hat so irgendwie so ein dystopischer Horrorfilm. So, du kommst in den verlassenen Garten und alles ist neblig und ruhig. Also klar. Also ich würde da aber das mich so, ja, das hat aber garantiert natürlich Absicht, dass du dich so fühlst. Ja, also das ist halt schon also deswegen, gewollt. Ja. Ich würde da für mich nochmal so einen Spannungsbogen, weil ich muss ehrlich sagen, und das war auch für mich ein Spannungsbogen, weil der Künstler hat sich, ich nehme es vielleicht vorweg, ich war dann irgendwann am Punkt, wo auch Anke war, dass ich hin und weg war, weil das so großartig war, was einem da dargeboten wird, aber das erschließt sich, oder zumindest mir hat sich das nicht sofort erschlossen, sondern, also man kommt da halt hoch, dann das Bachelor's Still Life, dann war noch, wenn man von links nach rechts schaut, erstmal mal so ein Aquarell, auch ein Stillleben, was so an einem Schreibtisch mit einem Laptop darstellt, fand ich eigentlich ziemlich... War gut gemalt. Ja, war gut gemalt. Ja, genau. Ja, das ist so, okay, ja, aber war so, kann malen. Ist halt ein modernes Stillleben, kann man jetzt mögen, muss man nicht. Genau, also ich fand es ich fand's wahrscheinlich das Schwächste, was da dargeboten wurde. Und dann aber, was Anke, und dann kommen wir zu den, wie viele Teile waren es? Drei? Drei. Oder? Drei Teile, und wirklich das Wort trifft es dann, a Graphic Novel. Das hat mich zum Beispiel an The Walking Dead, kennt ja eigentlich jeder nur die Serie aus dem Fernsehen, aber es geht ja eigentlich auf ein Graphic Novel zurück, und es hat mich irgendwie sowas von daran erinnert, weil das so eine Düsterheit da dargeboten wird, und das ist ja auch, wenn man sich das von links nach rechts anschaut, hat man eigentlich schon so das Gefühl, man lässt so den Blick über eine Szenerie schweifen, und es wird eigentlich von Bild zu Bild dann eine Geschichte erzählt. Fand ich schon relativ großartig. Aber man weiß eben nicht, wer sind die Protagonisten, worum geht's überhaupt? Da ist, glaube ich, noch dieser Satz, I think I lost it here somewhere, genau. Oder so ähnlich. Man weiß überhaupt nicht, worum es geht, und trotzdem hat man dieses Gefühl, ich muss dringend noch 300 Seiten davon lesen. Genau, ja. Ja, weil er einen also eben im Kopf so aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dass man irgendeine Auflösung braucht. Also man geht auch durch die Ausstellung teilweise durch und man sucht irgendeine Auflösung oder irgendwo, wo man es sich zusammenreimen kann. Ich weiß nicht, ob Auflösung das richtige Wort ist. Also bei mir war es zum Beispiel, vielleicht beschreibe ich einfach nochmal was anderes. Also wenn man dann, das waren schon die, oben kommt noch ein anderer Raum, aber den lasse ich jetzt mal weg. Wenn du nach unten kommst, kommt zuerst The Building, stimmt das? Dieser Supermarkt? Der wo mit diesen zwei Entrance. Ist ein ganz dunkler Raum, mit dem man reingucken kann. Und links sind so zwei von diesen Fahrzeugen, wo die Kinder vor Supermärkten drauf rumreiten. Das eine sieht aus wie so ein Astronautenauto, also mit so einer gelblich beleuchteten Kuppel. Und das dahinter konnte ich gar nicht erkennen. Ein Helikopter, aber das habe ich echt nicht gesehen. Aber schon immer so als ganz düstere Variante ist von den. Es ist dunkelgrau, dann kommt dieses gelbe Licht von innen. Du siehst rechts an der Wand. So ein Zettel-Aushangkasten, also wo Leute irgendwie Sachen draufschreiben können, die sie verkaufen wollen. Also sind einfach nur graue Karten, man sieht nicht, was draufsteht. Und es ist noch ein Kaugummi-Automat, der auch nur mit grauen Kaugummikugeln befüllt ist. Es ist wirklich einfach eine graue, düstere Szenerie und man hört Geräusche von diesen zwei Fahrzeugen, die einfach so klingen wie aus einer bösen Toy-Story-Version, also irgendwie armselig. Die rumpeln halt die ganze Zeit, also als das Kaufhaus wurde verlassen, aber es wurde vergessen, diese beiden dort befindlichen Kinderbespaßungsanlagen abzustellen. Und das hat natürlich was sehr Unheimliches bekommen. Genau. Man muss dazu auch sagen, dass diese mein Lieblingstitel für den zweiten Teil, der auch schon war, ja, 50 Shades of Grey, weil halt oben es schon anfängt, ist es halt monochrom, der erste Raum ist weiß, der zweite Raum ist halt grafisch, der dritte Raum oben schon ist halt auch in einem Grau gehalten, da ist eine Art Haus, eine Zimmerecke überzogen durch die einen, wenn man sich in die richtige Ecke stellt, ein relativ perfekter Sonnenschein reinfällt, eine wunderbare Illusion, weil man vorher sieht, da ist ein Scheinwerfer dahinter. Und man hat dann auch da, was man auch bei dieser Ausstellung andauernd hat, wenn man zu nah rankommt ans Kunstwerk, fängt ein Entfernungs- oder ein Distanzmesser an zu laufen. Man weiß nicht genau, wie nah man den Kunstwerken kommen kann, aber es wird einem akustisch sehr deutlich signalisiert. Man hört also so schön auch, dass versucht wird, das Ambiente in diesen Hallen zu schaffen. Wir haben einen späteren, ist es zum Teil, leidet die Kunst ein bisschen darunter, dass auf die Akustik von einem Werk aufs andere übergeht. Ja. Aber da ist es zum Teil so, man hört alle 5 Minuten, wenn man durch die Räume geht. Aber es lässt sich einfach nicht vermeiden. Also, wenn man zeig mir die Ausstellungsräume, wo du das vermeiden kannst. Ja, wenn du keine Drähte spannst. Also da, im ersten Raum waren halt Drähte gespannt, da weißt du genau, wie weit du gehen kannst. Das andere ist halt da steht halt zwar auf dem Boden, bitte die Kunstwerke nicht berühren, aber es fängt definitiv vorher an, schon zu piepen. Aber wie auch immer, du hast halt oben diese hellen Ausstellungsräume, die alle Tageslicht haben. Mhm. Da gehst du halt runter von dem letzten, wenn man das so macht, wenn man der Empfehlung folgt, also oben anzufangen, geht man vom letzten Werk, was halt auch schon alles in Grau überzogen ist, runter in den Keller. Oder in den ersten Raum, es geht ja nochmal ein bisschen tiefer, in Base 103, wie denn der zweite untere Raum heißt. Da ist halt auch schon, dann wird das aus diesem grauen Raum, Kunstwerk in einem weißen Raum, wird halt ein schwarz-graues Kunstwerk in einem schwarzen Raum. Also man geht tatsächlich in eine Dunkelheit rein. Aber was ich eben sagen wollte, das, was du eben meinst mit Auflösung, die man sucht, das habe ich spätestens da unten schon gar nicht mehr gesucht. Ich war irgendwie schon so weich gekocht. Aber da oben, also bei diesen, was du sagst, bei diesen Graphic Novel-Werken, finde ich, da sucht man es tatsächlich noch. Und man fragt sich, da werden diese ganzen Fragen aufgeworfen, man sucht Antworten. Okay, genau, weil das halt als durch den Text wird es als mehr so als Geschichte, als Handlungsverlauf dargeboten. Genau. Und das andere war mehr so ein Eindruck eigentlich. Du bist mitten aus der Handlung wieder ausgestiegen und eigentlich möchtest du jetzt mehr links wie rechts, möchtest du auch nicht mehr wissen. Also ich hatte das, was vielleicht, ich würde gerne mal mein Lieblingswerk, das war halt das Werk, bei dem ich dachte, okay, whatever, echt, mach mit mir, was du willst, ich bin dir völlig ausgeliefert, passt. Das war The Building. Das war ein Film, ein 4-minütiger Film, wenn ich mich richtig erinnere. Was Felix vorhin schon gesagt hatte, es fehlen irgendwie die Menschen, die kommen erst ganz zum Schluss. Und The Building hat das für mich so dermaßen konsequent auf den Punkt gebracht. Man sieht halt, also wie gesagt, es heißt The Building, man sieht zuerst in dem Film ein Gebäude von außen, es sieht aus wie eine riesige Rotunde mit so einem computergenerierte Bilder. Narthex, computergenerierte Bilder. Und man geht dann in dieses Gebäude rein, das unbenannt ist, von dem wir halt nicht wissen, was es für eine Funktion hat. Wir sehen einen Raum mit Therapiebecken, wir sehen Fahrstühle, die Türen öffnen sich zu irgendeinem Raum, den wir nicht identifizieren können, dann gehen die Fahrstühle wieder zu. Plötzlich geht irgendwo Licht an, wir haben Springbrunnen, es kommt so eine Rotunde wie aus dem Guggenheim-Museum. Wir haben noch so eine Flugzeugabflughalle, also es sieht jedenfalls so aus. Wir hören auch eine Stimme über Lautsprecher, die in einer undefinierbaren Sprache irgendwas sagt. Wir hören Schritte von Menschen, aber wir sehen nie Menschen. Und es ist irgendwie, Ich bin echt ein relativ soziophober Mensch. Also Menschen werden mir sehr, sehr schnell zu viel. Und bei dem Film habe ich nach 2 Minuten einfach nur drum gebettelt innerlich, dass jetzt bitte mal ein Mensch auftauchen möge, weil es so unheimlich und so brachial mit meinen Urängsten spielt. Ich bin der letzte Mensch auf der Welt. Ich wurde vergessen. Kein Mensch wird mich hier retten. Es gibt nur noch Therapiebecken und Abflughallen, aus denen nie jemand wieder reinkommen will. Ich fand den so unheimlich und so konsequent und nur auf diesen 4 Minuten. Ich wollte 4 Minuten 19, ja, ja. 4 Minuten 19. Ich wollte einfach nur noch sitzen und irgendwie, ich wollte nur noch sitzen. Man muss dazu sagen, man sieht diese Werke, also dieses Werk konkret, man kann sich da vor einen Monitor setzen, mhm, Kopfhörer aufsetzen und ist man halt relativ gut in diesem Ambiente gefangen, ja, im Gegensatz zu den anderen Akkus, was man halt so eine geschlossenen Kopfhörer oder das einfach das Werk. Wo man gerade dabei Sinn, ja, kurze Anmerkung, was ich spannend fand, ist, dass er die Monitore einfach nicht an die Wand gehängt hat oder so, mhm, wie man es üblicherweise so, sondern einfach auf den Boden gelehnt. Und zwar, ja, so, also so einen Winkel gestellt, dass man auf der gegenüberliegenden Bank sitzen konnte und das wirklich betrachtet hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was genau die Idee dahinter war, aber man hatte so, man blickt in irgendeinen Abgrund. Ja. Vielleicht, ja, war das, also, vielleicht war das die Absicht. Oh Gott, auch das noch. Nein, aber ich tatsächlich, jetzt also, auf. Nein, mir ist es tatsächlich so aufgefallen, man sitzt so da und man schaut wirklich nach unten. Also normalerweise ist man wirklich gewohnt, ja, dass Monitore so einfach auf einer Augenhöhe sind, dass man so gerade schaut, also. Das wurde sicherlich ganz bewusst gewählt, die Position, ja, der Monitore. So. Aber akustisch wunderschön begleitet. Man hat halt zum, ja, Teil eben, man kann so ein bisschen ahnen, ja, man hat dann im Schlussbild, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll, aber man hat im Schlussbild tatsächlich, sieht man oder ahnt man, dass da ein Mensch sein könnte unter einer Krankendecke, weil es liegt, genau, ein, ja, beleuchtetes Krankenzimmer, das in der Entfernung, mhm, dargestellt wird. Links ist ein unbeleuchtetes, ist das Bett flach und, mhm, man sieht halt rechts ein beleuchtetes, da ist das Bett nicht ganz flach. Und man hört den, ja, das Piepsen eines EKG-Monitors. Ja. Aber es hört sich ja nicht nach Herzschlag an, ja. Das und vorher hat man auch noch diese Fahrten durch Räume aus der Perspektive eines vermeintlichen Patienten. Mhm. Blick nach oben, der sieht nur die Fliesen vor sich rumrunden. Ja. So ein bisschen wie bei Shining oder was auch immer mit diesem Rumpeln, Rumpeln des Krankenwagens. Und, ich meine, und oben sieht man dann die Fliesen über sich. Es ist tatsächlich ein vom ein Mini-Horrorfilm, ja, wenn man das absolut sieht, aber sagt, ein Horrorfilm nicht bedrückend. Ja. Mehr so diese creepy, ja, ist, glaube ich, nicht. Horror ist zu viel, aber creepy, ja, ist, glaube ich, das bessere deutsche Wort, ja, dafür. Und das Ding hat mich wirklich völlig fertig gemacht, aber halt positiv fertig gemacht. So mit dem, wow, habe ich noch nie gesehen. Es hört sich so simpel an und es war einfach großartig. Wobei das dann gefolgt wird, wenn man dann rausging aus dem Raum, rechts in den nächsten Raum, ist halt für mich das, ja, großartigste. Genau, da würde ich auch gerne gleich dazu kommen. Ja, vielleicht nochmal da rein. Ist noch eine Steigerung möglich. Vielleicht nochmal da rein. Nach, weil, also wir sind jetzt schon einen Raum eigentlich weiter. Sorry. Wir hatten, wir waren eigentlich 2 Räume weiter. Ja, ja. Wir waren bei den Supermarkt-Fahrgeschäften sozusagen und dann kommen wir weiter in den nächsten Raum, den ich auch eigentlich sehr bemerkenswert, ja, fand. Man kommt nämlich in einen Garten, den man dann der einzige Fall, wo man dann ein Kunstwerk dann tatsächlich mal betreten und darf. Und wundert, dass man reingehen darf. Genau. Also, man wartet auf das Piepsen. Genau, man hat betreten muss, sonst, genau, kann man es gar nicht betrachten. Ja. Genau, und es ist wirklich also so ein... Wobei das auch zum Teil Stil sein kann. Es gibt ja Künstler, die ganz bewusst sagen, hier, ich mache euch da was ganz Tolles, aber ihr könnt es nicht angucken. Ihr, mhm, wisst nur, ja, dass da was ganz Tolles, ja, innen drin, ja, ist. Genau, und da kam halt rein und das ist so ein Walled Garden sozusagen mit Zaun drumrum und ich hatte... Also Werk heißt ja auch Secret Garden. Genau, Secret Garden. Und ich hatte den Eindruck, der Zaun ist exakt derselbe wie in der Bleistiftzeichnung im Obergeschoss. Also ja. Hat mich sehr beeindruckt, mhm, auch wie alles dargeboten wurde, das, wie er das Licht setzt. Ja. Also mit Licht kann er wirklich umgehen, fand ich großartig. Kann ich da kurz einhaken, weil, ja, dieses Wiederholen mit dem Zaun ist mir noch bei anderen Sachen aufgefallen. Also das Karussell zum Beispiel, was oben auf der Graphic Novel war, das war hinten bei den 6 Videoinstallationen nochmal zu sehen. Mhm. Die Schaukel, mhm, die oben in der Graphic Novel war, ja, die war in dem Garden-Film, der neben genau dem... Places. Das ist das zweite Video, ja, das neben The Building lief. Das ist nebenbei, also deswegen dieses Gesamtkunstwerk. Ja, ist schön, wenn ein Künstler so eine Bildsprache, genau, hat und das dann wieder aufgreift, ja, oder aufgreifen kann. Aber in verschiedenen Medien dann, ja. Genau. Auch. Ja. Und dann geht's weiter zu zu Loss aus dem Jahr 2004, was ich auch sehr verstörend fand. Das ist so eine Art, man setzt sich da... Panoptikum? Wie nennt man das? So, also ja. So ein Kinderkino? Ja, man setzt sich... Ich fühle, ich gucke in irgendeine ausgestorbene Mine rein oder so. Genau. So verlagert. Also ein Holz, ein Kubus, ein Holzkubus, ja. Der hat einen hinten eine Videoprojektionsleinwand. Genau. Alles natürlich in Grau. Der Künstler arbeitet ja gerne in Grau. Offensichtlich. Und am Ende ist halt eine Videoprojektion zu sehen, 11 Minuten Dauer, mit auch sehr stilisierten Objekten, die zu sehen Szenen sind. Szenen von Zerstörung. Ein Animationsfilm eigentlich, so habe ich das wahrgenommen, oder? Also ja, so ein bisschen. Ich habe ihn eigentlich nur unscharf gesehen. Also ich habe das eben auf Lost, den Titel bezogen, dass es eben unsere Erinnerungen immer unschärfer werden und wir verlieren sie halt einfach irgendwann. Irgendwann ist einfach das war ja ganz bewusst. Also ich glaube, er hat tatsächlich Fotos genommen und dann also digital verfälscht und so ein Aquarell, also unscharf. Also irgendwas, was verschwimmt. Die gehen auch dann zum Teil ineinander über. Teilweise weiß man nicht genau, ist das jetzt schon Teil des nächsten Bildes oder noch das eins. Aber es wird immer was weggenommen. Wenn man dann den Ausstellungsbeschreibungstext liest, wird auch sehr viel interpretiert und auch verraten, was einem damit gesagt werden soll. Leider. Insofern, aber auch das war schon ein Werk. Mhm. Auch da, das war das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, leidet ein bisschen unter der Akustik der Nebenräume. Ja, genau. Weil man sitzt dann davor und hat eigentlich einen relativ, manche ist halt stumm, aber manche ist auch mit Ton begleitet, mit Geräuschen, mit, keine Ahnung, Zirpen, was auch immer, irgendwelchen anderen Ambiente-Geräuschen und die werden überlagert durch die anderen Räume. Wie gesagt, also ich hatte das Gefühl, ich gucke mir Weltkriegstrümmer an und höre die ganze Zeit die Supermarkt gequietschelt. Das ging mir so ein bisschen auf den Zeiger. Okay, aber das ist, glaube ich, einfach ausstellungstechnisch nicht anders zu lösen. Also ich glaube, da hättest du, das könntest du weder im Haus der Kunst noch in der Pinakothek irgendwie das kann man mit Notvorhängen schwächen. Oder halt die Werke weiter auseinanderpacken, wenn sie denn so akustisch funktionieren sollen. Geht halt in der Sammlung jetzt nicht. Es gibt einen eingeschränkten Raum. Und Wobei der eingeschränkte Raum, muss man dazu sagen, der ist schon relativ üppig. Ich meine, dafür, dass es also komplette Privatsammlung, Proverz ist quasi Privatausstellung ist, es ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber jetzt mögen wir die reichen Leute. Vorher haben wir noch die Society kritisiert. Ah, dankeschön. Ich glaube, ich habe das nicht kritisiert. Das ist jetzt ein bisschen rabulistiger. Also Entschuldigung. Setze Red Wine Talking. Nö, also ganz ehrlich, also wenn ich vermutlich so viel Geld hätte, dann würde ich auch wahrscheinlich viel Kunst sammeln wollen und dann würde ich mir auch einen eigenen Ausstellungsraum in den Garten stellen, wenn ich könnte. Aber es ist schon, also man kann ja mit viel mit dem eigenen Reichtum. Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt, also wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, bevor wir zur Ausstellung zurückkehren, wollen wir vielleicht den vierten Wein probieren. Ja, gute Idee. Ja. Also der ist von der Farbe schon mal bisschen leichter. Deutlich heller als die anderen. Deutlich heller als die anderen. Aber auch ein roter. Auch ein roter. Ho, süß. Ja. Also Nase. Mach Frau Daphne. Oh. Joa. Könnte total unspektakulär sein, aber ich mag ihn ehrlich gesagt. Ja, aber also ich habe... Mein Problem mit dem Wein ist, er will eigentlich mehr sein, als er irgendwie ist. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, er möchte ein guter 2,99 Wein sein. Ich glaube, der will nicht mehr, als er ist. Ich glaube, der will schon so, der ist, glaube ich. Also, der ist jetzt wirklich, glaube ich, der harmloseste von den dreien, aber ich finde ihn, ehrlich gesagt, ganz gefällig, um jetzt mal das schöne Wort zu sagen. Das sind übrigens 4 Weine. Was für einen? Ja, das meine ich. Also, die ersten 3 waren jetzt mehr so, ich bin ein guter Rotwein und der ist mehr so, nö, auch. Der ist ein Rotwein für Leute, die keinen Rotwein mögen. Das ist so ein 2,99 Ding. Oh Gott, hoffentlich, der war jetzt gar nicht teurer. Scheiße. Aber der hat wenig Charakter, oder? Also der ist schon... Nee, ich sag ja, der will eigentlich, also meiner Meinung nach will der... Nee, doch. Der will nur spielen. Nee, der will Charakter haben. Okay, hat er aber keinen. Hat er aber nicht, ne? Nee, hat er nicht, aber hat er will... Nicht? Er will doch, ja, aber er will... Einfach, er ist so ein Kuschelwein, so ein kleiner, so... Du ich komme aus dem Tetrapack, keine Ahnung. Ja, aber das ist so wie so ein... Ja, genau, das ist... Gemein, also wir können so viel verraten, also kein Problem. Wein kommt aus dem Tetrapack. Yes. Weil ich vorher umgefüllt habe in der Flasche. Nee, das ist so ein Plüschtiger. Ja. So. Das ist halt ein Tiger, aber aus Plüsch. Ich würde jetzt gerne Tiramisu oder so essen in diesem Wein. Also der ist doch ein bisschen, das ist ein Dessert. Also zu Tiramisu passt er gut. Ja, das ist sehr. Das ist so ein süßer Schnuckelwein, so für Frauen, nachdem sich Florian Stadtheimer angeguckt hat. Gut, dann greifen die Männer lieber zu. Naja, aber. Ja. Also komischerweise, gut, also, ich möchte ihn nicht wir wollten ja dann noch einen Schritt weiter tun in der Ausstellung. Genau, und das da ist jetzt kommen eigentlich noch ein paar ganz spannende Sachen. Ja. Jedes Werk muss besprochen werden, okay. Ja, also das nächste Werk, und das finde ich wirklich, das nächste ist... Ja. Also Staging ja. Silence 2 ja. aus dem ja. Jahr 2013. Großartig, schon der Titel ist toll. Und großartig, ist wirklich, großartig, wirklich großartig, großartig. Wirklich großartig. Ja, also ganz geht, toll. Ich, 20 Minuten. Voll super. Echt? Und es kam mir, also normalerweise habe ich bei Videokunst tatsächlich wenig Geduld, aber ja. es kam mir überhaupt nicht wie 20 nee, Minuten vor. Ja. Ich war dann tatsächlich überrascht, dass ich da 20 Minuten schon davor gesessen bin, als plötzlich dann, oh, das habe ich schon, 20. Oh shit. Ist schon rum? Sogar eigentlich ja. 21, weil 2048 ist die offizielle. Ja, aber es war so ein bisschen so, war es schon rum? Ja. Vielleicht noch kurz zum Inhalt. Und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, ja. weil das muss man wirklich, muss ja, man gesehen kann, haben. Das Ding kann man witzigerweise spoilern, diesen Film. Nö, möchte ich aber eigentlich nicht. Ne? Nein, aber ich sage, ja, man kann. Ja, man kann, genau. Ja. Und das möchte ich aber, also es war ja auch so, dass ihr später reinkam oder später rein und du wollte. Hast gesagt, komm genau, nicht. Nee, macht besser. Danke. Bitte. Ja, nee, war so, oder? Ja. Also. Ja, wobei grundsätzlich, ich meine, nee, bei der Videoinstallation genau. ist ja immer so, wenn du ja. reinkommst, dann ja. möchtest du eigentlich haben. Es sei denn, es ist eben so eine 4 Minuten. Da oben ist so eine, ich warte schnell ab, bevor genau. es los ist. Da oben ist so eine Digitalanzeige, ja. dieser Film dauert 4 Minuten und wir haben noch 2 Minuten, dann fängt er wieder neu an. Dann würde ich halt reingehen. Ja. Das fände ich eigentlich eine super Dienstleistung. Ja. Unten, das ist eigentlich eine tolle Idee. Beim Videokunst, weil du sonst immer mittendrin reingehst und der viele Videokunst natürlich Stories erzählt. Und wenn du mitten reingehst, dann denkst du, oh, genau. du bist ja selbst gespoilert. Und genau, und deshalb versuche ich den jetzt so also eher gut zu finden, aber nicht zu beschreiben. Spoilerfrei zu genau, beschreiben. Spoiler. Also ich habe jetzt mal auch mal nachgeschaut, man kann sich den auch sogar auf der Seite des Künstlers anschauen. Ja. Aber in leider schwacher Qualität. Also ich würde, wenn es irgend geht, würde ich dringend empfehlen, sich das in der Sammlung Götz anzuschauen. Nichts, ja. ja. Wer uns jetzt von weiter aus zuschaut, ja gut, dem bleibt in, halt in HD und steht auch extra dran, das ist ein HD-Projekt. Ja, ja. ja, ja. Aber das ist auch sehr wichtig und das ist ein. Aber also die Projektionsqualität ist enorm wichtig. Ja, also zur Sache, man sieht, wie verschiedene, also es sind offensichtlich zwei Personen, die verschiedene Stillleben inszenieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Art und Weise, wie das geschieht, ist derart beeindruckend. Mich hat das derart von Socken kauen. Das ist so, wirklich, schon wie das anfängt. Da pellen sie Mandarinen. Mandarin? Ja, Mandarinen, da denke ich... Also gut, den Witz habe ich noch nicht verstanden. ich fand es lustig, dass man die Mandarinen bei dem Stillleben wiedergefunden hat, weil direkt nach diesem Film kommt eine weitere Installation, das heißt The Lounge, was ach, viel zu großkotzig ist. Ja. Das ist ein, gut, was findet immer, man dann nicht in diesem Stillleben? Nein, nein, aber lass mich mal ausreden. Es ist halt ein grau lackiertes Sofa, natürlich in grau, und es ist voll gepackt voll. Mit Gegenständen. Alles und mit voll meine ich voll. Und man darf wieder nicht nah ran, weil... ja. Und auf diesem Lounge-Sofa liegen halt 1000 Sachen, die man so aus klassischen Stillleben kennt. Also wir haben den Totenkopf, wir haben irgendwie Äpfel, wir haben die üblichen Weintrauben, wir haben aber auch die Mandarinen. Der Hund, der auch gerne irgendwie als eheliche Treue-Symbol benutzt wird. Und eine Pizzaschachtel, was ich sehr, sehr schön fand. Also eine Pizzaschachtel? Ja, vor dem Sofa lag eine Pizzaschachtel. aber doch nochmal zu dem... Aber wie gesagt, die Mandarinen waren in dem Stillleben. Ganz kurz, wo wir schon bei der Lounge sind, da ist es mir dann sehr aufgefallen, das Grau, gerade bei The Lounge, also weil es ja etwas ist, was in einem, ist eigentlich eine Momentaufnahme, dieses Stillleben. Da lag vielleicht gerade jemand, oder das Zeug da gerade so hingeschmissen. Wow. Ja. Aber der ist Messi. Super Messi, oder? Ja, aber was ich da plötzlich für eine Assoziation mit dem Grau hatte, war etwas von so Vulkanasche, sich über irgendwas gelegt hat. So ein bisschen so wie Pompeji, gibt es ja diese berühmten konservierten Figuren oder so, so die in dem Moment gefroren sind von dieser Vulkanasche, von irgendwas, eben auch wieder das, was ich dieses Gefühl des Dystopischen hatte, irgendwas ist passiert, da hat sich Asche drüber gelegt und diesen Moment, also, weil der Hund ist ja auch so grau. Ja. Also das hatte ich so, dieses, irgendwas hat diesen Moment in diese. Wobei ich das fast eines der schwächeren Werke fand, weil es für mich so überbordend ist. Weil es zu viel von allem ist. Aber das ist etwas, wo ich plötzlich diese Assoziation hatte, wie ich das Grau also für mich verarbeitet habe. Vielleicht nochmal zum Film? Genau, vielleicht nochmal zum Film. Also ich möchte wirklich eigentlich so wenig wie möglich sagen, aber gerade weil ich noch ein Argument, also er fängt halt an, dass zwei Personen auf einem Tisch, der rechteckig ist. Ich glaube, das ist ja eigentlich auch immer gleich. Also das Setting ist eigentlich immer gleich. Man hat einen Tisch, also theoretisch immer gleich, man hat einen großen, im Prinzip von der Größe wie ein Billardtisch ist. Ja, genau. Ausgehöhlt, da ist eine Wasser. Ja. Die Oberfläche ist aus Wasser? Nicht immer. Manchmal aus Glas. Aber so fängt er an. Die wird da, glaube ich, immer überdeckt oder überlegt. Oder wie auch immer. Sie tun zumindest so, als würden sie immer denselben Tisch benutzen. Und danach arbeiten sie mit diesem Material und setzen das ein. Und schieben Hintergründe rein. Schieben Hintergründe rein. Schieben immer mehr, tun immer mehr Bilder. Man denkt immer, wow, wo geht das hin? Das wird halt immer realistischer und irgendwann kann man es nicht mehr von einem echten Ambiente unterscheiden. Genau, dann macht es Klick eigentlich. Man hat halt sozusagen irgendwann eine Umgebung, wo man denkt, das ist es. Oder, und das ist dann halt vermeintlich, oder manche sind auch sehr stilisiert, aber das ist halt dann alles Vorbilder aus der Realität, die dann eben nachgebildet werden in einer Art und Weise, die halt faszinierend ist. Ja, und ich finde es derart frappierend, wie das dargeboten wird, so mit so einer Leichtigkeit auch und irgendwie und plötzlich hat man dann Szene. Das Schönste sind die Plastikflaschen, finde ich. Also mit der Schönste. Ja, die waren toll. Genau. Die halt da benutzt werden, um was zu darzustellen. Genau, da möchte ich eigentlich dann auch nicht drauf eingehen. Nein, aber das ist halt eben tatsächlich so. Eine weitere Bemerkung, die ich jetzt zu diesem Stage and Science noch machen wollte, ist, es wird also in sich auch, also komplett geschlossen, unter anderem auch durch die akustische Untermalung, also toll. Die Musik, die dazu läuft und die Sounds, die dazu kommen, das wird in sich also wirklich dicht geschlossen, und deswegen sage ich auch mit unter anderem Grund, warum eben die 20 Minuten, die man davor sitzt und sich das anschaut, überhaupt gar nicht lang vorkommen. Ja. Und ich hatte eine Assoziation, und es hört sich jetzt wahrscheinlich despektierlich an, meine ich aber gar nicht so, sondern ich hatte eine Assoziation, wie das dargeboten wird zum Teil, das ist so, wie man zum Beispiel mal Bob Ross anschaut. Wow! Ja, das ist jetzt böse, aber nein, ich meine das total positiv. Das ist böse, Bob Ross ist ja ein wunderbarer Mann. Nee, ich liebe Bob Ross, deshalb aber das ist eigentlich ein Kompliment. Keine große Kunst. Ja. Nee, aber in dem Fall dann Bob Ross in Kunst halt, sage ich jetzt mal. Nee, aber wirklich, wow. Vielleicht sollten wir da aufhören. Also wenn ich also, irgendwo erwarte, dass das Stichwort... Weil bessere Zitate kriegen wir heute nicht hin. Also das ist wie Bob Ross, nur in Kunst. Also wenn ich... Muss man ja auch mal sagen, ich habe nicht erwartet, dass wir jemals noch schaffen, mit einem Strobion mit Bob Ross zu verhalten. Unifornication. Schweren bitte über Twitter. Das tut mir auch so eine Postkarte. Ich kann damit nur super zu einschlafen. Ja. Das stimmt. Ich finde das lecker. Ja. Jetzt schmecken alle vier Weine gleich, nur so nebenbei. Bis auf den vierten. Finde ich nicht. Sag mal nochmal, also ich bräuchte Nachschub. Sorry. Nee, okay. Du bräuchst Nachschub? Ja, gut. Meine Güte, wir machen ja den Wein. Ich nehme den Auftrag halt ernst. Ja, und so kann man das hier. Hat tatsächlich alle vier Weine ausgetrunken. Ja. Wir haben ja noch schön alle was in den Gläsern. So fingerbreit in den Gläsern, aber. Ja, gut, das hört man auch. Vielleicht, seid ihr mit dem Film durch? Weil ich hätte noch eins, über das ich genau. Genau, also wollen wir vielleicht gehen wir weiter. Also, das eine Werk noch und dann ziehen wir ein Fazit. Es sind zwei Werke sogar. Also die. Dass wir langsam ein bisschen zum Fazit kommen. Okay. Und dann. Aber wenn wir jetzt jedes Werk besprechen, möchte ich auch die beiden letzten noch besprechen. Also ich möchte noch ganz kurz über Circumstances reden. Das war nämlich im vorletzten Raum eine 6-Kanal-Video-Installation. Das sind also 6 verschiedene Projektionen, die in verschiedenen Richtungen laufen. Und man kann da so seltsam drin rumstehen und sich hinwenden, wo man will. Und es gab eine Szene, also diese 6 Projektionen waren, glaube ich, nicht mehr extra betitelt. Und es gab eine Projektion, die mir persönlich gut gefallen hat. Das war wie so ein Bankett. Also wir sahen 3 Bankette und die Kamera fuhr immer an den Menschen vorbei, die an so einem langen Tisch saßen. Also sie saßen frontal zur Kamera und hatten so Beziehungen untereinander. Also saß irgendwie Leute, die anderen Kaffeetassen brachten oder eben eine Frau, die ihren Freund fütterte oder irgendwie auch 2 Menschen, die sich anscheinend über wen anders lästerten und so weiter. Und es gab 3 verschiedene Bankette. Und in jedem war eine Person dabei, die den Betrachter direkt angeguckt hat. Und mehrere haben auch direkt in die Kamera geredet? Genau, der eine hat auch in die Kamera geredet. Und mehrere, also tatsächlich auch. Mehr? Ja, mehrere. Also in jedem dieser 3 Bilder waren auch mindestens 1-2 Personen, die immer in die Kamera geredet haben. Ich dachte, die hätten nur geguckt. Nee, ich habe doch einige auch sozusagen deren Bezugsperson offensichtlich der Betrachter war. Genau. Und das fand ich halt an dem Video spannend, weil ich eben gerade zwei Räume vorher drum gebettelt habe, innerlich, dass ich endlich Menschen zu sehen kriege. Und jetzt kriege ich sie endlich zu sehen. Und die wollen sogar was von mir. Die nehmen mit mir Kontakt auf. Und das hat mich in dem Moment völlig aus dem Rhythmus gebracht. Weil ich war jetzt einfach so darauf eingestellt, eben Dystopie. Ich bin der letzte Mensch der Welt. Ich bin übrig geblieben. Ich lebe in einer grauen Welt. Oh shit, this is where they are. Genau. Und das graue Sofa und der Hund sind noch da. Und 1000 Zigarettenkippen und Mandarinenschalen. Und jetzt ist da plötzlich jemand im Parkett, der will irgendwas von mir. Genau, das hat mich in dem Moment wirklich völlig überfordert. Ja. Und auch das war wieder so ein großartiger Moment. Also diese ganze Ausstellung war für mich ein Erweckungsmoment und nach dem anderen. Vor allem, alle Reaktionen waren einfach unterschiedlich. Und es waren einfach so viele Gefühle, die ich da hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so kunsthistorisch relevant ist, wenn jemand Gefühle hat in Ausstellungen. Aber das war halt eine Ausstellung für mich, die mich, wie gesagt, auch so körperlich jede Reaktion hat. Auf Kunst ist relevant. Also mehr kann aber eine Ausstellung oder ein Kunstwerk nicht erreichen, wenn du tatsächlich Emotionen empfindest. Das ist doch mal ein Riesenkompliment. Ja. Was ich übrigens auch eine negative Emotion. An dieser Installation, also die war ja durch den Raum verteilt, diese sechs Monitore, und wurde in unterschiedliche Richtungen projiziert. Und das Interessante war, also man wollte ja in den Raum rein, genau, und ich habe dann plötzlich gezögert, weil ich gemerkt habe, es gibt keine Möglichkeit, jetzt in den hinteren Teil der Installation zu gehen, ohne Teil zu werden, ja, weil du durch den Projektor läufst. Genau. Dann wird dein Schatten auf diese projiziert und plötzlich bist du Teil von diesem. Also aber auch das ist schon super. Aber ich stand tatsächlich irgendwie so fast eine gefühlte Minute da, zu überlegen, ob es jetzt irgendeinen Weg gibt, ohne dass ich durch eine Projektion durchlaufe. Und du wurdest plötzlich so, ich will jetzt da nicht dazwischen und. Ja, also ich bin einfach durch, also es halt auch wirklich, toll. Also auch von der, wie gesagt, von der, also abgesehen von eben den vielleicht akustischen Problemen, also klasse kuratiert, das war in sich wirklich, also von allen Eindrücken her dicht. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, weil eigentlich ich das Staging Silence 2 fand ich das Stärkste, warum er das eigentlich so eher Anfang, zweites Drittel eingesetzt hat. Ich fand das hätte ich ganz hinten gebracht. Nee, irgendwie. Ich fand das einfach wirklich wunderbar eingebettet. Also es kann, danach konntest du ja mich nicht. Das war das Zentrum der Ausstellung. Also okay, so gesehen. Zentrum. Ja, also, okay. Weil das Problem ist, wenn du es ganz hinten bringst, so als Schlusspunkt, es kann sein, dass du die Leute bis dann vielleicht schon so ermüdet hast, dass sie sich nicht, oh shit, jetzt nicht noch ein 20-Minuten-Video. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, ein gutes Argument. Er hat es tatsächlich wirklich ins Epizentrum seiner Ausstellung gestellt. Argument, das ist, glaube ich, schon deswegen ein gutes Argument, weil noch keiner von euch das Empfinden hatte, über den letzten Raum zu sprechen, den ich nämlich auch sehr, sehr sehenswert fand und das einzige oder prägnanteste Beispiel für politische Kunst in seinem Werk. Deswegen fand ich ihn so platt, ehrlich gesagt. Fand ich gut, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn, und deshalb habe ich noch nicht drüber gesprochen, ich habe ihn nicht richtig verstanden, glaube ich. Ich glaube, er erklärt sich durch den Titel. Also, es wird gezeigt, man muss es 3 Minuten und 19 Videokunst, man geht in diesen Raum rein, man kann sich auf die Bank setzen, aber dann sieht man den Teil des anderen Ausstellungsraums, man kann sich, wenn man reingeht, gleich links neben die Tür stellen oder hinter die Wand stellen, dann sieht man nur die Videoprojektion und man hört dann auch in der ersten Linie nur das, was diese Protagonisten sagen. Man sieht eine Projektion, ein Bruchteil des Bild, des Projektionsfensters wird ausgeleuchtet und man sieht in diesem kleinen Kader eine Art Schwarz-Weiß-Bild, ein Negativ von offensichtlichen Menschen, die darüber reden, dass sie doch nicht so laut sein sollen. Und sie sich darauf freuen, dass sie demnächst mal wieder Sonnenlicht sehen können oder einen Garten sehen wollen, aber pst, die kommen gleich. Wir müssen und dann Tage sieht man aushalten in diesem Gestank. 2 Tage noch aushalten in diesem Ambiente. Um mal das Wort Ambiente, das 17. Mal in diesem Podcast zu hören. Aber dann wird dieses Bild großgezogen und man sieht, dass diese Menschen, die da aufgenommen wurden, in einem Lastwagen eingezwängt sind und eigentlich schon die ganze Zeit, und dann wird das Bild auch ein bisschen schärfer, man sieht da den Scanner rüberlaufen auf diesen Lastwagen, weil sie an einer Grenze durch einen, was ist ja inzwischen an Frontex, an europäische Grenze passiert, wo halt über Lastwagen versucht wird, illegale amerikanische und mexikanische Grenze. Ja. Illegale, so ja, ich kann tatsächlich in der ersten Linie aus der europäischen Grenze, wo halt diese großen großen Röntgenautomaten installiert wurden, um halt komplette Lastwagen nach Menschen abzuscannen. Und das ist halt in dem Fall passiert. Also man sieht dann halt den Scanner quasi rüberlaufen und dann zieht das Bild auf und man sieht rundherum um diese Menschen ein Röntgenbild eines Lastwagens. Okay, das habe ich jetzt, den Lastwagen habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen. Ja. Die ist aber relativ deutlich zu erkennen, Räder und Aufbau und restliche Fachte reden dann auch davon, hör mal, sie wird gerade entladen. Also das ist auch tatsächlich schlichtweg, finde ich, relativ gut zu erkennen. Echt, habe ich nicht gesehen. Nö. Gut. Aber gut, aber macht wie gesagt, Sinn, also ja. schon der Dialog und der Titel Border hat ja dann eigentlich gereicht. Ja, also, ja. Aber deswegen also, fand ich es einfach so plakativ. Da war irgendwie nichts, wo ich sagen würde, da ist irgendwie noch was Spannendes, was für mich zu entdecken ist. Ich fand es tatsächlich so, weil man nicht sofort wusste und andere danach noch nicht wussten, was denn jetzt gezeigt wird, dass du halt durch diese Auflösung, auch dass die darüber noch reden, sei mal ruhig, wir könnten entdeckt werden und sie sind schon längst entdeckt worden. Mhm. Die Technik hat sie schon längst aufgespürt. Also, dass sie sozusagen glauben, sie sind noch im Verborgenen, ist ein Irrtum. Diese Menschen werden nicht über diese Grenze kommen. Jo. Ja. Und das war im letzten Raum und dann geht man halt eigentlich glücklich wieder raus, wenn man das mag. Es ist, glaube ich, verstört. Es ist, glaube ich, keine Kunst für jedermann. Also vielleicht bei dem Staging Silence, das ist kein bedrückendes Ambiente. Mhm. Aber einige dieser Werke sind tatsächlich körperlich unangenehm. Gerade unten im Unterwerk, also mit das positivste Werk. Staging Silence. Ja. Ja, ja, absolut. Gehen wir mal reihum. Kai, was sagst du? Ich glaube, ich gebe mal Daumen hoch. Ja. Also absolut anschauen. Allein schon wegen dem Staging Silence. Aber auch die anderen Kunstwerke haben mir super gut gefallen. Auf jeden Fall Daumen hoch. Ich muss mich anschließen, also wie gesagt, verstörend, schwere Kost, also ja, also das Dystopische ist halt etwas, was unangenehm ist, also deswegen sage ich schwere Kost, aber ich finde es auch mal spannend, man kann eben über mehrere Ebenen reinsteigen, sich damit auseinandersetzen. Schlussendlich waren wir, glaube ich, anderthalb Stunden dort, um alles zu betrachten, und ich gebe auf jeden Fall auch ein Daumen rauf, eben unter dem Disclaimer, dass this might disturb some people. Ja. Ah, okay. Oder vielleicht this should disturb some people. Ja. Eigentlich besser. Ja, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich war die Einzige, die nicht in diese Ausstellung wollte, und jetzt muss ich diesem Fehlfarben-Podcast dann doch mal ganz dankbar sein, weil das war großartig. Riesengroßer Daumen hoch. Vielleicht noch am Rande eine gute Nacht. Es gibt auch den Staging Silence 1, gibt es auch sogar im Internet auch zum Anschauen. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber es hebe ich mir für einen guten Moment auf. Ja, also wenn du emotional gefestigt bist. Genau, ja, dann ja. Also nicht nach diesem Podcast. Dann. Gut. Ich denke, wir müssen noch was anderes hier auflösen. Oh mein Gott, die Wahl. Ja. Ach ja. Haben wir irgendeine Reihenfolge? Irgendeinen Favoriten? Also ich habe keine Reihenfolge gebildet. Also ich. Er muss ja eh noch was nach. Also wollen wir einfach rein. Also ich. Welcher denn? Also für mich ist der klare Favorit Wein 3. Für mich wäre es auch. Ja. Ihr seid schon wieder einig. Ist das langweilig? Ich nehme... Ach komm, Kai. Ach komm, Kai, du willst ihn doch auch. Mal kurz alle probieren. Achso, willst du? Ja. Also dann kommt für mich... Wein 4 eigentlich, wobei... Ja, mach doch mal 3 auf. Ja, löse mal auf. Also, nachdem ja 3 relativ einstimmig der Favorit ist. Yay! Ha! Meiner! Okay, gut. Oh, von Lidl. Oh, wie gut. Ja, von Lidl. Unvorgetestet natürlich. Wow. Ja. Okay, von Lidl. Also erzähl uns mal ein bisschen. Hätte ich beinahe auch mitgebracht. Wir hatten ja diese fiese Sache 666 und weniger, was ich natürlich völlig verstörend und fürchterlich fand, weil ich trinke ja sowas Billiges nicht. Aber nachdem ich bei einem dieser Herren dieser Runde neulich einen sehr schmackhaften Chianti für, glaube ich, 4,99 von Lidl getestet habe, dachte ich, okay, Lidl, das ist ein Rioja, da ist nur Tempranillo drin, das ist ein Reserva von 2008 und der kostet 5,99. Und der ist echt okay. Nächster Wein. Genau, wie ist die, Kai, dein Favorit war? Ja, und für die Anke ist es natürlich die 13,5%. Oh, natürlich. Damit, selber verkackt. Und Kai, dein Favorit war? Ist dir egal, ist 3 oder 3. Achso, das war gar nicht dein Favorit? Nö, glaube ich nicht. Okay, dann wärst du auf Platz 2? Ich persönlich mag ja echt Wein 4, aber den findet ihr alle scheiße. Okay. Also für mich ist 1 auf der 2. Für mich ist es eher die 2. Also nee, gut, ich mag die 4 am liebsten. Also vielleicht kann ich Wein 1 nochmal haben vielleicht? Mhm. Ach stimmt, du hast ja kein Alkohol mehr. Also ich fand, ja, ich fand Wein 4 eigentlich am auf Platz 2, wobei jetzt der Tiramisu nicht, nicht, ja, ja, nicht, dass er, dass ich ihn jetzt also toll empfunden hätte, sondern die Alternativen sind dann ausgegangen, glaube ich. Ja, also ich finde ihn einfach, wie gesagt, das ist echt kein toller Wein, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich mag den nicht. Also man kann ihn auch, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen fies, weil man kann ihn mögen, weil er deutlich anders schmeckt als die anderen drei. Genau, also er, also schon, das tatsächlich er, ist schon, so, er ist schon fast in der Dessertweinecke, er ist sehr süß, sehr fruchtig. Also er fällt da komplett gerne raus, er ist also... Ja. Was haben wir denn? Ich löse ihn mal auf, Wein 4. Wein 4. Den hatte ich mitgebracht. Ist ein Spätburgunder 2012 aus Baden und zwar Edition Fritz Keller. Also ist ein soweit ich das verstehe, ein Cuvée. Ja, Entschuldigung. Aus was steht da drauf? Ja, das ist ein Spätburgunder, aber also halt aus verschiedenen Weingütern, ja, praktisch. Ja, ja, klar, schon, ja, klar. So. Gibt es beim Aldi? Beim Feinkost Albrecht sozusagen. Genau. 5,99. Ah. Ja. Ja. Okay, zwei preisgleiche Weine. Was kommt dann? Was hattet ihr auf zwei? Ihr hattet ja nicht die vier, oder? Wen also Wein Nummer 1 hat noch, also genau, hat Kai, ein bisschen Biss. Ja. Also ihr, und ihr Wein Nummer 2 ist halt der Bananenwein. Ne? Und 1 war der Pfeffrige. Ja. Genau. Stehen hier schon beide, Flo, ja? Je nachdem, welchen du auch noch bist. Gut, machen wir. Was ist das? Zwei, ja. Der Bananenwein. Ja. Der ist deutlich dunkler als alle. Ne? Oder sollen wir eigentlich eigentlich müssen wir mit 1 weitermachen, weil das war ja eigentlich die geheime, okay, der geheime Platz 2. Also der 2 riecht inzwischen nach Pferdestall. Ich wette, da ist Syrah drin. Ja. Okay, 2. Also 2 fand ich ganz, ganz bös. Ja. Der war am Anfang besser als jetzt. Obwohl, geht. Ich fand ihn am Anfang schon... Ja, das ist echt bananig. Hier ist die 1. Okay, oder? Das ist die 1. Ja, schnell, bevor wir... Die 1 war der Pfeffrige. Ja, also jetzt... Eins war der pfeffrige Abgang. Eins war ein... okay. Ja, also halt. Eins kann schon jemand anders erklären. Wir hatten die 1. Die 1 ist ein... Grand Vin de Bordeaux, da gut ist die Wertung. Ein Montagne Saint-Emilion, ein Wein aus dem Saint-Emilion, vom Château Bellevue Saint-Martin. Philippe de Nuange Selektion, den gibt es bei meinem Edeka für 6,29. Oh, der teuerste Wein am Tisch, eventuell. Oh, ja, 13,5%. Pfeffersack. Okay. Ja. Ein Bordeaux halt, weil. Deswegen mag ich den nicht. Ja. Okay, dann kommen wir zum letzten Platz. Das ist der Wein, den ich mitgebracht habe. Der Bananenwein. Nee, eigentlich nicht zwingend. Ich glaube, von der Wertung her war der Platz fast 2, oder? Was, ja, der ist ja wurscht. Auf jeden Fall, der ist von so, Tengelmann, nee, okay, für 4,99. Das ist ein Chianti Reserva, aber immerhin DOCG, also Denominazione di Origine Controllata e Garantia von 2010. Es steht nur in Botteo da C. Campagnagello in Pontedera. Also ich weiß nicht, ob das eine Tengelmann-Hausmarke oder so ist. Ja, ich stand halt vor dem Weinregal und habe halt den Chianti genommen. Was hat er gekostet? 4,99. Ah. Also der billigste Wein. Der stinkt inzwischen jetzt echt. Der finde ich jetzt echt unangenehm in der Nase. Schmecken geht er eigentlich sogar wieder. Ja. Ich bleib beim Spätburgunder. Ich knall mir jetzt hier rüber mit Spätburgunder. So. Hast du noch Tiramisu? Hast du noch Vanillepudding? Du sagst, nee, ich habe noch Kirschen, ja, also, und ein Stück Schokolade. Immer, ja, vermutlich. Genau, also die genauen Infos zum Wein stellen wir euch dann auch gerne dann nochmal auf dem Blog zur Verfügung. Und ich denke, die Schlussworte gebühren dem Florian, nachdem er den Abend so wunderbar eröffnet hat. Gut, dann bedanke ich mich. Ja gut, was sagt man zu so einem Ende? Du könntest jetzt hier einfach Tschüss sagen und dich bedanken und dann können wir nochmal Gläser anstoßen. Ja. Und das hört sich doch nach einem guten Plan an. Ja. Also, mich hat es gefreut. Wenn ihr mögt, schaut euch doch die ein oder andere Ausstellung an. Geht's raus, schaut's Kunst. Genau so. Ah. Wir trinken jetzt noch Wein.